Ich fange mal an, ohne die Sicherheit zu haben, dass man nicht davon ausgehen muss, dass die große Mehrzahl der Interessierten noch aussteht. Gut, es soll also gehen um die Geschichtswissenschaft, wie man sie als Unterrichtsfach an der Schule und als ganze Wissenschaftsabteilung an der Universität vorfindet. Es geht darum, ein bisschen zu prüfen, wozu die was zu sagen haben, was die zu sagen haben und was man deswegen davon halten soll. Wenn man sich die Sache mal verantwortungslos vornimmt, dann muss man sagen, Geschichtswissenschaft ist ein Fach, das handelt von was, was es nicht mehr gibt. Geschichtswissenschaft befasst sich mit Vergangenem. Klar, das kann man schon machen. Man kann erzählen, wie es damals gewesen ist und wer was gemacht hat. 333 bei Isoskeilerei. So geht auch das Geschichtswissen. Alexander der Große nach Indien gezogen, Klima nicht vertragen, umgekommen. Kann man schon machen, man merkt sich's, dann hat man sich's gemerkt. Und eins fällt auf, da gibt's unglaublich viel zu lernen auf die Tour. Weil die Welt aus sehr vielen Einzelheiten besteht. Speziell, wenn man eben in die Breite oder in die Tiefe der Zeit zurückgeht und da kann man sehr viel Zeiten ausbreiten. Die Frage ist, wozu derlei gut sein soll. Und zwar in zwei Richtungen, die Frage, wozu derlei gut sein soll. In die Richtung, das habe ich jetzt schon angedeutet, in die Richtung, dieses Thema, dieser Gegenstand. Warum ist es wichtig, das zu wissen? Wer hat was davon, wenn er das weiß? Übrigens dasselbe mit der Elsa-Depesche und der Olmützer Punktation. Jo, kann man alles lernen und wissen, aber immer die Frage, wozu soll das gut sein? Aber jetzt auch noch das Zweite. Die Geschichtswissenschaft hat als theoretische Disziplin im Grund eine logische Form, sie erzählt eben das Vergangene, eine logische Form, die schon bei Kindern dem Zuhörer als mangelhaft auffällt und zumindest in den unteren Schulklassen dann endgültig auch gerügt wird. Es ist die logische Verknüpfung des und dann, und dann, und dann. Erst war das und dann das und dann das. Eine logische Form. Da moniert der Lehrer, man soll ab und zu mal eine Weil einbauen oder irgendwas anderes. Denn die verknüpfende Form und dann ist das Äußerste an Äußerlichkeit, was dem Denken überhaupt zugemutet werden kann. Zwei Sachen, die wirklich außer durch den Verknüpfer, der eben ein Und dazwischen schiebt, nichts miteinander zu tun haben. Das Komische ist, die Geschichtswissenschaft befasst sich mit was, was nimmer gibt und nimmer gilt. Und sie befasst sich in der Form des Erzählens damit. Eigentlich müsste man sagen, sie ist ein Orchideenfach. Ich weiß nicht, ob jeder den Ausdruck kennt, Orchideenfach ist aus der bildungspolitischen Debatte. Das betrifft die Fächer, die manchmal schöne, interessante Unwichtigkeiten zu vermelden haben. Indogermanistik, wie die Lautverschiebung vom Sanskrit zu irgendeinem Frühgermanischen gegangen ist. Kunstgeschichte, ob der Pinselstrich vom Sowieso ein anderer war als der vom Sowieso. Fächer dieser Art heißen Orchideenfächer. Sie befassen sich mit was, was irgendwie ins Feuilleton gehört, was man für Kreuzworträtsel brauchen kann. Für meinetwegen Bildung, aber für sonst sind sie nichts wichtig. Sie sind, und das ist das Lustige an diesen Fächern, muss man sogar zum Spaß mal zugeben, sie sind im Prinzip unideologisch. Die einzigen Fächer, die die bürgerliche Wissenschaft hervorbringt, die unideologisch sind, das sind die Fächer, in denen es grundsätzlich um nichts geht. Gut, aber, und das ist das Interessante, die Geschichtswissenschaft will auf keinen Fall ein Orchideenfach sein. Weder wegen ihres Gegenstands, noch wegen ihrer Form der Verknüpfung. Orchideenfach, das kommt auf keinen Fall in Frage. Also ein freies, gleichgültiges Interesse, das genauso gut wegbleiben könnte, darf sich schmetterlingssammelnd darauf richten. So sehen die das überhaupt nicht, ganz anders. Aus der Geschichte lernen heißt es da. Die Lehren der Geschichte begreifen. Massig geschichtswissenschaftliche Schriften, speziell wenn sie ein wenig reflektierend sind, also wenn sie das Fach und sein Anliegen selber thematisieren und nicht gleich heißen, was ich, das Unternehmen Barbarossa oder so, das sind mehr, die da kommt halt ein geschichtlicher Gegenstand drin vor, Russlandfeldzug. Sondern wenn sie sich selber zum Thema machen, dann heißen die Schriften der Geschichtswissenschaft häufig Blick zurück in die Zukunft. Stürmer hat ein Zitat, das heißt, wenn wir nicht in die Vergangenheit blicken, ist der Blick in die Zukunft verstellt. Nipperdey, der zweite, dessen Schriften ich da heute ein wenig genommen habe als Material halt, man kann genauso gut jeden anderen nehmen. Der Nipperdey sagt, die Aktualität des Mittelalters und im Geheimen ist so etwas immer die Überschrift über alle geschichtswissenschaftlichen Werke. Immer die Aktualität der Bronzezeit, die Aktualität Luthers, die Aktualität Platons, die Aktualität von irgendwas, von dem man alles vermuten könnte, bloß nicht, dass es aktuell ist. Die Geschichtswissenschaft behauptet also Bedeutungsvolles für die Gegenwart, Wesentliches über und für das jetzige Leben und die jetzige Welt vermelden zu können, wenn sie sich um Zeug kümmert, welches es nicht mehr gibt. Und das, möchte die Geschichtswissenschaft ferner mitteilen, ist nicht nur interessant und wichtig, es ist sowas wie lebensnotwendig für Erfolg, eine Nation, eine Generation. Historiker klagen über eine geschichtslose Generation, die herangewachsen sei. Eine Generation, der die Geschichte nichts gesagt hat. Und das halten sie für einen ausgesprochenen Kulturverfall. Wie der Widerspruch zu erklären ist oder zu klären ist, dass die sich mit was befassen, was es nicht mehr gibt und was nichts mehr gilt. Dass sie sich mit derlei befassen und genau dem, was nicht ist, eine furchtbare Wichtigkeit zuschreiben. Dass es ihnen darauf ankommt, keine geschichtslosen Generationen heranwachsen zu sehen, den Widerspruch aufzuklären, das ist jetzt der Auftrag des Vortrags und das geht über die Betrachtung, was für Argumentationen bringen Sie denn dann vor, wenn Sie sich mit dem Vergangenen befassen? Was sind denn die Schlüsse, die Sie ziehen oder die Lehren, die die Geschichte liefert? Und da kann man gleich als allererstes, muss man gleich den Grundfehler der Geschichtswissenschaft benennen. In ihrer Argumentation verwechselt sie Genese und Geltung. Es ist eigentlich der Grundgedanke des ganzen historischen Argumentierens. Die Geschichtswissenschaft befasst sich nicht damit, was die Dinge sind, die sie betrachtet. Übrigens auch nicht das, was die vergangenen Dinge sind, die sie betrachtet. Die Geschichtswissenschaft ist, wie viele andere Wissenschaften, eine Methode. Eine Methode, die kann man auf Gegenwärtiges, die kann man aber auch auf Vergangenes und auf sehr lang Vergangenes anwenden. Geschichtswissenschaft ist nicht sowas wie, es wäre quasi die Gesellschaftstheorie über eine vergangene Gesellschaft. Weil das Geschichtswissenschaft nicht den heute herrschenden Kapitalismus, sondern meinetwegen den Feudalismus zum Thema hat. Und dann tut sie da eben, wie die Gesellschaft funktioniert hat, was da der bestimmende Zweck war und so weiter. Nein, Geschichtswissenschaft ist was ganz anderes. Sie ist eine Methode, alles als ein Gewordenes zu betrachten und es aus seinem Gewordensein begreifen wollen. Also, die Eigenart, das Wesentliche, das Wichtige, das Bemerkenswerte an einer Sache aus ihrer Herkunft zu deduzieren. Das ist das, was ich sage. Die Verwechslung von Genese und Geltung. Sie zielt damit, die Geschichtswissenschaft, auch auf eine ganz andere Sorte Einsicht. Ja, der Zitatezettel. Nipperdey drückt im Zitat, welches mit 1 nummeriert ist, einfach ganz grundsätzlich diesen Fehler aus. Die gewesene Geschichte gewinnt eine nie geahnte Bedeutung, denn die Dinge sind nicht von Gott oder Natur geschaffen, sie sind vielmehr geschichtlich bedingt. Die Ereignisse sind an ihre Zeit gebunden. Wenn man darum, das ist der Kernsatz, auf den ich raus wollte, den ich aufzeigen wollte, wenn man darum die Gegenwart begreifen will, muss man sie aus ihrer Herkunft begreifen. Der Grundgedanke der Geschichtswissenschaft. Wenn ich etwas verstehen will, dann muss ich es aus seiner Herkunft verstehen. Und dieser Gedanke, der zielt gleich, also nach der wissenschaftlichen Seite hin, ist er ein Irrtum. Nein, ich weiß gar nicht, was Kapitalismus ist, wenn ich sage, vor ihm ist der Feudalismus gewesen und der hat es nicht mehr gepackt und dann kam der Kapitalismus. Ich weiß auch nicht, was das Dritte Reich ist, wenn ich sage, ja, das Dritte Reich, das war nach dem Zweiten. Die Herkunft, das Dritte Reich, ist das Produkt des Niedergangs der Republik. Das sind alles keine Bestimmungen. Damit, da kriegt man alles, mit all diesem Zeug kriegt man nichts mitgeteilt, weder über das Dritte Reich noch über den Kapitalismus. Und wenn ich dasselbe mit dem Feudalismus mache, dass der durch die Völkerwanderung aus dem Zerfall des Römischen Reichs hervorgegangen ist, und ich kann da prima meine und dann's, naja. Das kann ich prima machen und alles furchtbar exakt und auch richtig. Und dann war der letzte römische Kaiser und der hat die Stadt Rom schon mit seiner Henne verwechselt und konnte nimmer unterscheiden, ob eigentlich jetzt sein Reich oder sein Lieblingsvieh kaputt gegangen ist. Und dann haben endgültig die Germanen regiert in Rom. Und so weiter. Die ganze Tour. Ich kriege weder über die Germanen noch über die Römer noch sonst was mit. Ich kriege was ganz anders mitgeteilt. Die Idee, ich will die Gegenwart aus der Vergangenheit begreifen oder ich will die Gegenwart aus ihrer Herkunft begreifen, zielt als logische Form auf eine ganz andere Sorte von Notwendigkeit, als es die der Wissenschaft ist. Die Notwendigkeit der Wissenschaft, die will wissen, worum es bei was geht. Also auch, warum sich welches Anliegen wie äußert, welche Erscheinungen, welchen Umkreis von Wirklichkeit gibt. Frage der Wissenschaft will zum Beispiel wissen, warum gibt es Arbeitslosigkeit? Und die Frage, warum gibt es Arbeitslosigkeit, die ist nicht zu beantworten. Warum ist die gegenwärtige Arbeitslosigkeit eine Notwendigkeit in der Welt? Ist sie ja auch gar nicht. Sondern, warum gibt es Arbeitslosigkeit, ist immer die Frage, ja, was ist denn der beherrschende Zweck dieser Produktionsweise, sodass Arbeitslosigkeit damit eingeschlossen und eingekauft ist? Das ist aber eine ganz andere Frage. Die Frage will den Zweck wissen, der regiert, der gilt. Und dann weiß man auch, warum unterhalb von diesem Zweck meinetwegen die Arbeitslosigkeit notwendig ist. Wenn einer aber sagt, ich will die Gegenwart begreifen aus ihrer Herkunft, dann frage ich nach was ganz anderem. Dann frage ich nämlich, ich frage die Frage der Historiker, die heißt, warum es so gekommen ist. Oder bei unerfreulichen Ereignissen, warum es dazu kommen musste. ne, deutsche Geschichtswissenschaft und Faschismus. Wie es dazu, warum es dazu kommen konnte. Da merkt ihr, die fragen was ganz anderes. Die fragen nicht, was ist da passiert, worum ging es da? Sondern die fragen, sie möchten sich der Unvermeidlichkeit des Ereignisses im Ablauf der Zeit versichern. Sie möchten nicht wissen, warum das so gewesen, so gekommen, nein, warum etwas so ist. Das ist nicht ihr Problem, denn da käme nämlich auch raus, notwendig ist es weiter gar nicht. Meinetwegen, wenn sich die Leute keine Profitwirtschaft bieten ließen, dann braucht es auch keine Arbeitslosen. Das ist keine Kunst. Das wollen die aber alles gar nicht. Die wollen eine Notwendigkeit wissen, mit der sie den gegenwärtigen Weltzustand einsehen können. Es ist, ich habe letzte Woche bei der Soziologie davon geredet, es ist wieder eine Form dessen, dass Theorie von vornherein als Ideologie gewollt und gesucht ist, deren Leistung heißt, dem Individuum eine Einsicht in die Notwendigkeit der Welt, wie sie ist, zu verschaffen. Dann ist er frei. Alte, falsche Hegelspruch, Freiheit ist nicht das, dass man macht, was man will und sich die Mittel dazu verschafft, sondern Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Die geistige Stellung der Geschichtswissenschaftler heißt an der Stelle also, wenn ich mir klar machen kann, warum es so kommen musste, dann weiß ich um die Unvermeidlichkeit und damit, sagen wir mal gleich, Verehrungswürdigkeit der Realität, wie sie ist. Aus dieser geistigen Stellung raus fragen die Geschichtswissenschaftler deswegen nicht nach der Identität der Sache, sondern immer nach dem, was die Sache in die Welt gebracht hat. Was hat die Gegenwart hervorgebracht? Die Antwort ist immer einfach, die Vergangenheit. Das, was vorher war, hat das Spätere hervorgebracht. Und wenn ich mich dessen vergewissere, was die Bedingung der Möglichkeit des Eintretens der Gegenwart gewesen ist, dann weiß ich um ihr Unvermeidlichkeit, um ihr Notwendigkeit und damit um ihr Recht. So betrachtet man eins nach dem anderen rückwärts in der Logik der Bedingungen. Die Idee mit der Herkunft kann man anders ausdrücken, wenn man sagt, wenn ich die Bedingungen weiß, die alle erfüllt sein mussten, damit das Neue entstehen konnte, dann weiß ich, warum das Neue entstanden ist. So kriegt die miese theoretische Form des und dann den Schein von einem Argument. Der Schein des Arguments heißt nämlich ohne nicht. Ist nach dem Gehalt genau dasselbe wie es und dann. Erst war das eine und dann war das andere. Und jetzt wird einfach das und dann quasi von hinten rein gelesen. Und von hinten rein gelesen heißt es und dann ohne nicht. Ohne Vergangenheit keine Gegenwart. Ohne Mittelalter kein modernes Europa. Ohne dieses, dass die Teilung Deutschlands vorhergegangen ist, hätte es nie eine Wiedervereinigung geben können. Das Prinzip ist ganz einfach, es ist dasselbe wie es ohne nie, wie es und dann, aber von hinten rein als Reflexion auf die notwendigen Voraussetzungen gedacht. Nehmen wir mal das Zitat Nummer 3 an der Stelle. Aus dem Geiste der ökonomischen Rationalität vollendete die französische Revolution den modernen zentralistischen Verwaltungsstaat, ließ in einer einzigen Spitze die Verfügung über die gesamten politischen Betriebsmittel zusammenlaufen. Erst die modernen technischen Verkehrs- und Nachrichtenmittel, die den Bürokratisierungsprozess des Jahrhunderts freisetzten, schufen die Voraussetzung zur Verfügbarkeit der staatlichen Machtmittel, ohne die die Entstehung des modernen totalitären Staats undenkbar ist. Also ist ein klassisches Ohne-Nicht-Argument, undenkbar. Ohne das wäre er nicht denkbar. Ohne was wäre er nicht denkbar, der moderne totalitäre Staat? Ohne die modernen technischen Verkehrs- und Nachrichtenmittel. Was will der Mann behaupten? Will der wirklich sagen, die modernen Nachrichtenmittel, die werden in irgendeiner Weise mitverantwortlich für einen Faschismus oder Kommunismus, moderne totalitäre Staat? Will er es wirklich sagen? Also sowas ähnliches wie Achtung bei Eisenbahnen muss man aufpassen. Wird er unmöglich sagen wollen. Das will er nicht sagen. Er sagt, er nennt eine Voraussetzung ohne nicht. Eine Voraussetzung, die immer bloß an der Wirklichkeit des modernen totalitären Staats seine Bestätigung erlebt. An der Wirklichkeit in dem Sinn nämlich, Hitler ist tatsächlich bei seinen Wahlkampfreisen mit dem Flugzeug rumgeflogen. Ja, ohne Flugzeug hätte er nicht bei seinen Wahlkampfreisen so viel rumfliegen können. Mehr ist an Argument gar nicht drin, denn wenn der wirklich behaupten wollte, ohne Flugzeug und Eisenbahnen wäre kein Faschismus möglich gewesen, da hätte er sich wirklich im Argument ein wenig mehr bemühen müssen. Denn ob Faschismus seiner Bestimmung nach, des politischen Gehalts nach, ob der nun wirklich an Flugzeuge und Eisenbahnen gebunden ist, ist ja immer noch die Frage. Mehr als den Beleg an der Wirklichkeit, jawohl, der Faschismus hat eine Eisenbahn und Flugzeuge gehabt, mehr als den Beleg an der Wirklichkeit hat die Sorte Argument. Also ist Eisenbahn und Flugzeug eine notwendige Voraussetzung des Faschismus, also muss die historisch erst erfüllt sein, dann wird er möglich. Dies hat ein Argument, tatsächlich fällt sie ins Faktum zusammen. Jawohl, es hat Eisenbahnen gegeben beim Hitler. Mehr als das Faktum bringt er gar nicht raus, denn wenn er mehr als das Faktum behaupten wollte, dann hätte er sich schon irgendwie einen Gedanken zum Wesen des Faschismus machen müssen, sodass er auf die mutige Behauptung dann kommt, dass er vor allen Dingen mit gewissen Verkehrsmitteln verbunden ist. So aber ist es nicht einfach das. Und 1835 haben sie zwischen Fürth und Nürnberg die erste Eisenbahn gestartet und 1935 war der Hitler schon Reichskanzler. Es ist gar nicht dies war der Argument, sondern es will mehr sein als das und, es will sein ohne nicht. Inhaltlich eintreten für die Notwendigkeit, die man da ausdrückt. Will der Historiker nicht. Aber mehr als diesen Spaß, den ich gerade gesagt habe, wollte er schon sagen. Irgendwas dazwischen drin. Wenn man mal so reden will, das ist die Schlawinerei von dieser Sorte Argument. Irgendwas dazwischen. Erst war das eine und irgendwann später war irgendwas anders. Und das wäre ein wesentlicher Bestandteil. Mal noch was dazusetzen. Außer der Haltlosigkeit des Arguments, dass es ja, so wie es gelagert ist, das Argument, noch nicht mal eine wirkliche Bedingung des Faschismus formuliert. Weil die Bedingung zum Faschismus ja überhaupt kein Verhältnis hat. Mal abgesehen von dem, muss man auch das andere noch sagen, auch wirkliche Bedingungen festzustellen und zu fixieren, ist kein Beitrag zur Einsicht in die Sache. Denn Bedingungen wirken nichts. Bedingungen haben das an sich, dass sie zwar vorhanden sein müssen, damit was anderes auf ihrer Basis eintritt, aber dass die Bedingungen als solche nicht dafür sorgen, dass das andere eintritt. Wenn ich sage, gut, alle Bedingungen für die Revolution liegen bereit, meinetwegen. Ja, ob sie dann die Revolution kommt, ist immer noch sehr die Frage. Die Bedingung ist eben gerade ja was Passives. Die Bedingung hat in sich gar nicht das Hervorbringen des Neuen, Anderen. Bedingungen, um es anders zu sagen, wirken nicht. Da gibt es immer wieder bei historisch argumentierenden Leuten eine große Überzeugung, die ungefähr so geht. Ja, aber du kannst doch nicht leugnen, dass es bei uns Traditionen gibt, die sind ganz anders wie anderswo. Wir Deutschen mit unserem Luther sind doch wirklich anders als die Katholiken. Und sogar die deutschen Katholiken sind nicht ganz so wie die romanischen. Nicht so auf die Äußerlichkeit des religiösen Ritus, mehr auf die Innerlichkeit der Selbstverantwortung, auf Gewissen, auf ein Privatverhältnis zu seinem Gott, nicht vermittelt über den Priester und seinen Zirkus. Wir Deutschen mit unserem Arbeitsethos sind doch wirklich nicht so wie die anderen. Wir Deutschen mit unserer Tiefgründigkeit und unserer Unfähigkeit zum Oberflächlichen und so zu. Dichter- und Denkernation. Ist mal wurscht. Übrigens, man kann es auch gleich andersrum machen. Die Linken machen es gern andersrum. Wir Deutschen mit unserem Hang zum Staats, Staatsanbetung. Wir Deutschen sind ein gefährlicher Charakter. Mit unserem Alles oder Nichts. Mit dem, dass wir ihnen nicht das Maß halten können. Ihr kennt das ganze Zeug. Will ich Folgendes sagen. Das Argument mit den Bedingungen gilt auch hier. Und es gilt hier genauso wie überall. Bedingungen wirken nicht. Es ist dasselbe wie Traditionen wirken nicht. Das stimmt nicht. Dass die Tradition ein Grund für eine Gegenwart wäre. Es ist umgekehrt. Traditionen werden erhalten, aufgegriffen, gepflegt, weil und wenn sie für die Gegenwart, wie sie ist, was nützen. Das also. Japan, einen modernen Kapitalismus mit ihrem, ich weiß nicht, Shinto oder wie das Zeug heißt. Die Deutschen mit ihrem Luther. Die Romanen mit ihrem Papst abwickeln. Kommt offenbar von der Brauchbarkeit dieser Sorte falscher Gedanken für das Selbstgefühl des freien Knechts der modernen Produktionsweise. Aber nicht umgekehrt. Der moderne Mensch ist nicht ein freier Knecht in der modernen Produktionsweise, weil der Luther das irgendwann mal gesagt hat und man von dem Gedanken nicht mehr weggekommen ist. Dass der Luther das mal gesagt hat, kann ja nicht bestritten werden. Aber warum das heute noch gelten soll, wo doch manches, was früher mal gesagt hat, heute überhaupt nicht mehr gelten soll. Marx zum Beispiel ist veraltet. Da merkt man doch, dass Traditionen kein Argument für sich sind. Und wie schnell man in einem Volk das Traditionelle beseitigt, wenn man es nicht mehr brauchen kann, merkt man immerhin daran, was sie jetzt so alle so loben, an der deutsch-französischen Freundschaft. Ja, wenn eine Tradition nicht mehr die grundlose Legitimation von einer gegenwärtigen Haltung ist, dann wird sie fallen gelassen, fertig. Es ist noch nicht mal so, dass sie groß bekämpft werden muss. Dann wird sie vergessen. Also wenn's was dran ist mit den Deutschen und ihrem Luther, den Deutschen und ihrem Arbeitsethos, dann immer nur, weil das brauchbare Selbstverdolmetschungen von Haltungen und Einstellungen und falschen Gedanken sind, die zur Gegenwart gehören. Und deswegen wird auf das alte Zeug zurückgegriffen, quasi auch die Gegenwart damit legitimiert, dass das alte Zeug ja wirklich schon ewig gilt und was ewig gilt, muss ja gut sein. Aber nie umgekehrt, dass der Luther dem heutigen Deutschen und Deutschtum oder das Theoretische, das Denkerische der Deutschen, ihnen heute irgendwas, ja, diktieren, sie irgendwie determinieren, prägen tät, welches dann der Grund für die gegenwärtige Wirklichkeit wäre. Die Reihenfolge ist eben schief. Jetzt habe ich gesagt, die Geschichtswissenschaft hat eigentlich die Bedingungslogik zu ihrem Argument. Sie erklärt, obwohl da gar kein notwendiger Zusammenhang existiert, sie erklärt die Gegenwart aus ihren Vorläufern. Sie sagt, was heute ist, kommt durch die Bedingungen in die Welt, die das Heutige ermöglicht haben. Aber weiß sie, der Bedingungslogik huldigt, findet sie noch nicht mal wirkliche Bedingungen. Das Beispiel mit den modernen Kommunikations- und Verkehrsmitteln war ein so ein Beispiel. Aber ich will jetzt das Grundprinzip von dem falschen Gedanken erzählen. Wenn ich eine Sache erkenne und weiß, was sie ist und weiß, was ihr Zweck ist, ihr Wesen, worum es bei ihr geht, dann kann ich schon sagen, was ihre Bedingung ist. Die Bedingung ist nicht ihr Grund. Die Verwechslung macht die Geschichtswissenschaft prinzipiell. Aber ich kann schon sagen, was ihre Bedingung ist. Meinetwegen gibt es so Reden wie, der Welthandel ist eine Bedingung des modernen Kapitalismus. Oder, richtig, die Entdeckung der Gold- und Silberminen in Südamerika ist eine Bedingung des modernen Welthandels, des modernen Kapitalismus und der modernen Geldwirtschaft. Denn erst dadurch sind solche Schätze akkumuliert worden, dass das überhaupt ging. Das kann man schon alles sagen und ist auch richtig. Aber erklärt natürlich nichts über die moderne Geldwirtschaft. Bloß, wer die Bedingungslogik zu seinem Prinzip erhebt, der entdeckt nicht mal wirkliche Bedingungen. Der macht nämlich einen Dogmatismus des Bedingtseins. Und der Dogmatismus geht ganz prinzipiell so. Wenn was passiert, dann muss der Umkreis seiner Bedingungen ja wohl existiert haben, denn sonst wäre es ja nicht passiert. Da merkt man, der Gedanke ist überhaupt nicht sachhaltig, das kann ich über alles sagen, da brauche ich mich überhaupt nicht damit befassen, was ist oder was seine Bedingungen sind. Ich bin ja durch die Wirklichkeit der Sache, bin ich davon überzeugt, dass ihre Voraussetzungen ja wohl existent sein müssen, sonst wäre sie unmöglich wirklich geworden. Wenn ich aber den Formalismus, den gehaltlosen Gedanken mir vormache, dann kann ich jetzt im nächsten Schritt mir alle Bedingungen der Sache vergegenwärtigen. Und wie mache ich das? Ich kann ganz beliebig alles, was zur Sache gehört, geistig von ihr abtrennen, sie damit doppelt existieren lassen und sie gleichzeitig als Umkreis von Bedingungen und gleichzeitig als es dadurch Bedingtes sehen. Zitat Nummer 5 steht für dieses geistige Verfahren. Österreich musste aus Deutschland ausscheiden. Um auch nochmal meinen Gedanken von gerade an dem Zitat deutlich zu machen. Der fängt schon gleich an, musste. Die Wahrheit ist, Österreich ist aus Deutschland ausgeschieden. 1866 haben sie den letzten Krieg verloren in dieser Frage und daraufhin hat Preußen sich zur unumstrittenen Vormacht in Deutschland aufgeworfen. Das ist die ganze Wahrheit. Es war halt so. Der kleine Zusatzspaß. Und wenn Österreich im rechten Moment ein paar Kanonen mehr gehabt hätte oder eine Eisenbahnlinie gehabt hätte, die war wichtig damals, da haben sie nämlich die Truppen hin und her geworfen über Eisenbahnen. Da wird die Wichtigkeit der Eisenbahn für die Strategie, wird am 66er Krieg immer liebend gern diskutiert. Also jedenfalls, die wenn im rechten Moment irgendwas anders gemacht oder parat gehabt hätten, dann hätten sie natürlich nicht ausscheiden müssen. Der ganze Trick heißt, sie sind ausgeschieden aus Deutschland. Der Historiker ist jetzt, und es ist ganz prinzipiell sein Dogma, dadurch, dass sie ausgeschieden sind, sieht der Historiker sich darin bestätigt, sie mussten ja wohl ausscheiden. Denn, und es geht der Gedanke wirklich vorwärts und rückwärts, wenn sie ausgeschieden sind, mussten ja wohl alle Bedingungen dafür reif sein, dass sie ausscheiden. Wenn alle Bedingungen aber reif sind, dann müssen sie ja wohl ausscheiden. Mehr als das Faktum, dass es passiert ist, hat er gar nicht. Aber seine Notwendigkeit die erfindet er sich durch die Logelei hinzu, dass er sagt, wenn es passiert ist, müssen ja wohl alle Bedingungen reif gewesen sein. Wenn sie aber reif waren, dann hat es auch passieren müssen. So, was sind jetzt die Bedingungen? Endgültig war die Idee eines Reiches im Sinne universalistischer Herrschaft, das Erbe des Römischen Reiches, wie es das Habsburgerreich doch noch repräsentierte, untergegangen. Und weder Bismarck noch irgendein Nationalliberaler wollten ein solches Reich wieder erneuern. Also das wollte keiner, ne? Das ist ein lustiger Gedanke hier wieder. Es wollte keiner. Nein, die haben was anderes vorgehabt. Jetzt zimmert er gleich aus dem, dass es keiner wollte, wieder eine Notwendigkeit. Und betrachtet dann umgekehrt das, dass es keiner wollte, als einen Ausdruck von der Notwendigkeit. Also der Satz mit weder Bismarck noch sonst einer wollte das, der Satz soll doch nicht als die einzig echte Information dastehen und sagen, das wollte keiner, also hat es keiner gemacht. Sondern es ist doch andersrum. Weder Bismarck noch sonst wer wollte das, ist der Beweis, dass man das in der Zeit auch gar nicht wollen konnte. Ja, ein ganz irres Verfahren. Das Verfahren heißt, das war endgültig untergegangen. Und das sieht man schon daran, dass die das nicht gewollt haben. Untergegangen war auch der Deutsche Bund von 1815. Er hatte sich aufgrund seiner staatenbündischen Ordnung und aufgrund des deutschen Dualismus als unfähig erwiesen, sich weiterzuentwickeln, die Probleme der Zeit zu lösen, die Ansprüche der Gesellschaft auf Sicherheit, verfassungsmäßige Ordnung, Wirtschafts- und Rechtseinheit zu erfüllen. Kaum einer trauerte ihm nach. Also untergegangen ist auch der Deutsche Bund. Warum? Was kommt? Was kommt als warum? Als warum kommt? Er hat nicht mehr in die Zeit gepasst. Da gibt es verschiedene Formulierungen dafür. Er war unfähig, die Probleme der Zeit zu lösen und er war unfähig, sich weiterzuentwickeln. Also sich den Problemen der Zeit anzupassen. So, also er ist untergegangen und musste untergehen, weil er nicht mehr in die Zeit gepasst hat. Ja, warum hat er denn nicht mehr in die Zeit gepasst? Weil er die Ansprüche der Gesellschaft auf Sicherheit, verfassungsmäßige Ordnung, Wirtschafts- und Rechtseinheit nicht erfüllt hat. Was für eine Forderung? Die Gesellschaft hat damals immerzu angemeldet, es muss eine Rechtseinheit her, es muss eine verfassungsmäßige Ordnung her, und das konnte der Deutsche Bund nicht machen und dann musste er weg. Woher weiß der Mann, Nipperdahl, woher weiß der, dass die Gesellschaft damals nach verfassungsmäßiger Ordnung und Rechtseinheit geschrien hat? Ganz einfach, er weiß es daher, dass die Preußen das hinterher gemacht haben. Der weiß es von gar nichts anderem. Dass die Preußen das gemacht haben, die Rechtseinheit, dass halt 1870 ein deutsches Reich ausgerufen worden ist, welches eine Rechtseinheit, einen einheitlichen Wirtschaftsraum und eine Verfassung beinhaltet hat. Dass dies passiert ist, ist das Dokument dafür, dass das ja wohl an der Zeit war. Wenn das aber an der Zeit war, na, dann war natürlich der Deutsche Bund nicht mehr an der Zeit, weil der hat es ja gar nicht gemacht. Also die Sorte Argument, die ist wirklich trostlos und es geht immer über den Trick der Bedingungen, die als Bedingungen, als der gesamte Umkreis der Bedingungen, die Forderung der Zeit aussprechen. Und da muss ich jetzt sagen, außerdem, das, was ich jetzt aufzeigen wollte, was ich jetzt hinter mir haben will, nämlich, dass es gar keine wirklichen Bedingungen sind, sondern dass die Sache doppelt gedacht wird. Also in dem Fall, das Deutsche Reich von 1870, einmal als das Deutsche Reich von 1870, welches eingetreten ist, und das andere Mal als Deutsches Reich von 1870, welches alle seine Eigenschaften ohne dieses Reich schon vorgefunden hat, sodass die Eigenschaften nach der Herstellung vom Reich geschrien haben. Also außerdem, dass hier überhaupt keine wirklichen Bedingungen genannt werden bei dieser Sorte Argumentiererei. Außerdem ist es auch noch so, dass die Geschichtswissenschaft eine nun wirklich ganz abseitige Sorte Staatszweck oder Politikzweck erfindet und in die Landschaft setzt. Der Politikzweck heißt nämlich, der Unzeitgemäßheit entgehen. Alles, was ein Staat macht, alles, was eine Nation an Reform, an Veränderung einbringt, alles ist ein Kampf mit den Erfordernissen der Zeit und ein Versuch, der Zeit und ihren Erfordernissen zu entsprechen. Das ist nun wirklich ein metaphysischer Staatszweck. Der Staat hat so manches vor, wenn er die Renten verändert und die Wirtschaftspolitik neu gestaltet. Aber die Unzeitgemäßheit vermeiden, das ist wirklich nicht das Anliegen. Es ist ja so eine Idee, wie wenn die Geschichte sagte, auch hier wieder gar nicht sachhaltig, gar nicht über das Römische Reich, das Deutsche Reich oder sonst wen reden würde, sondern wie wenn sie nur in Prinzipien denken tät. Alles, was entsteht, droht zu vergehen. Und deswegen ist seine Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe jeder geschichtlichen Existenz, dass sie dem nagenden Zahn der Zeit entgegenwirkt. Dieser satte Argument ist genauso, wie man nach der Seite der Vergangenheit sagen kann, es ist das Mittel zur Erkenntnis der Notwendigkeit der Gegenwart. Der Einsicht in, es musste so kommen. Genauso ist dieses Argument die pure Verherrlichung von der größeren Macht. Die satte Argumentation ist die pure Verherrlichung der größeren Gewalt. Was sich historisch durchsetzt, musste sich ja wohl durchsetzen. Was historisch verliert, war an der Zeit, dass es stürzt. Die Sorte, ich erkläre alles aus Bedingungen und damit ist es notwendig, weil seine Bedingungen vorhanden sind. Und was wirklich ist, ist schon deswegen notwendig, weil es ja wohl einen genügenden Umkreis von Bedingungen hinter sich haben muss. Die Sorte Argument, wenn man es mal auf sein Gehalt prüft, es ist reine Verherrlichung der größeren Gewalt. Deswegen passt es auch zur Geschichtswissenschaft, dass sie die größten Totschläger immer mit dem Attribut der Große versieht. Karl der Große, Alexander der Große, Hitler war der Große, aber er hat sich nicht halten können. Und das ist natürlich eine Riesenversündigung an der Geschichte, weil so sehr sie außer dem Erfolg der Gewalt nichts kennt, so kritisch ist sie gegen historische Vertreter, denen sie eine erfolglose Handhabung der Gewalt nachsagen muss. Das ist jetzt der Übergang zu 3. Nein, das ist der Übergang zu 2. Genau. Ja, ich bin gesprungen, merke ich schon. Genau, bisher war es logisch eigentlich eins. Ich habe jetzt das Zitat mit Österreich genommen, um daran zu zeigen, dass das lauter falsche, gar nicht wirkliche Bedingungen sind. Die Überschrift über 2, die geht jetzt nach dem Punkt. Gerade weil es ja so ist, dass die Geschichtswissenschaft jedem Ereignis über die Bedingungen eine Notwendigkeit zuschreibt. Österreich musste aus Deutschland ausscheiden, gerade weil es so ist. Und von jedem faktischen Ereignis, oder die Geschichtswissenschaft jedem faktischen Ereignis, seine Zeitgemäßheit attestiert. Ein unglaublich doofer Gedanke. Weil es passiert ist, muss es ja wohl zeitgemäß gewesen sein. Denn wenn es nicht zeitgemäß gewesen wäre, hätte es unmöglich passieren können. Dieses Argument durchgezogen, erklärt alles für notwendig. Aber, und das ist jetzt die andere Hälfte in der Geschichtswissenschaft, so ist es ja auch nicht, dass sie einfach alles für notwendig erklären. Ja, noch anders gesagt, sie erklären alles für notwendig, aber damit wollen sie es keineswegs bewendet sein lassen. Zum Beispiel auch die russische Revolution, die ist ja nun wirklich am westdeutschen Historiker kein Herzensanliegen. Aber dass sie eingetreten ist, ist für einen westdeutschen Historiker, also unseren Ruffmann, definitiv Argument genug dafür, dass sie ja wohl hat sein müssen. da ist er durchaus auf dem Standpunkt dieser Sorte historischem abstrakten Argument. Weil es passiert ist, hat es sein müssen. Nämlich, weil alle Bedingungen dafür reif waren. Aber die Sorte Argument, es ist notwendig wegen seiner Bedingungen, hat ja zugleich sei Umkehrung drin. Nämlich, es ist aber auch bloß wegen der Bedingungen notwendig. Und ob die notwendig waren, ist erst noch die Frage. Dieser Gedanke, was passiert ist, war notwendig. Die Niederlage im Zweiten Weltkrieg war notwendig. Was passiert ist, ist notwendig, weil die Bedingungen dafür ja vorhanden waren. Relativ zu den Bedingungen ist es notwendig, aber ob die Bedingungen notwendig waren, ist erst noch die Frage. Dieser zweite Gedanke ist es, mit dem die Geschichtswissenschaft sich jetzt das Feld von Schuld und Sühne, von Leistung und Versagen eröffnet. Wenn das, was passiert ist, notwendig war, weil die Bedingungen vorhanden waren, waren dann die Bedingungen notwendig? Ja, und da kann man jetzt, und übrigens, das ist der Einstieg ins Spekulieren, da kann man jetzt schön spekulieren, ob das alles so notwendig gewesen wäre. Was ist die Sorte argumentieren, wie man sie am Biertisch kennt? Wenn der Hitler vor Stalin gerade aufgehört hätte, ja dann. Genau die Sorten Argument ist in der Geschichtswissenschaft gang und gäbe. Gang und gäbe, wenn Sie sagen, ja alle Bedingungen wären nicht so nötig gewesen. Und dann verteilt sie schlechte Noten an historische Träger nach dem Muster der Sportreportage. Der Sportreporter benimmt sich gegenüber den Boris Becker zum Beispiel so, wie wenn Deutschland ein Recht auf den Sieg von Becker hätte. Becker aber schafft es nicht. Macht also alles falsch. Ist ein Versager, hat nicht ausgeschlafen, nicht genug trainiert, den falschen Trainer und dann geht er noch nicht mal zur Bundeswehr und zahlt keine Steuern. Die Logik ist ganz einfach, weil wir ein Recht auf den Sieg haben, werden wir richtig hämisch gegen den, der ihn erbringen soll, wenn er ihn nicht schafft. Es gibt ja richtig die Umkehrung. Dann soll er auch verlieren, wenn er so auf die Bälle haut und so zu. Genau dieselbe Logik ist es, mit der in der Geschichtswissenschaft gute und schlechte Noten an die geschichtlichen Größen verteilt werden. Bismarck zum Beispiel gilt über die Parteigrenzen hinweg als absolut großer Deutscher. Warum? Er hat das Reich geeint. Er hat einen Effekt hervorgebracht, der noch heute einen großen Namen hat und das hat sogar eine Weile gehalten. Die Verbrechen, die man beim Bismarck kennt, ja, die Sozialisten verboten, manche Kriege äußerst willkürlich angezettelt, werden da immer als, ja, der hat die Chancen der Situation erkannt. Der hat herzhaft zugegriffen, wie es möglich war. Umgekehrt. Hitler hat alles vergeigt. Und weil er am Schluss verloren hat, muss er ja wohl alles falsch gemacht haben. Das ist auch wieder hier die ganze Logik. Hätte er gewonnen, wäre der Hitler vor den Historikern immer der Gröfatz, als den ihn seine Zeitgenossen bezeichnet haben. Größte Feldherr aller Zeiten. Gröfatz, haben die gesagt. Weil er verloren hat, und da braucht man überhaupt nicht einsteigen, ob er was falsch gemacht hat, weil er verloren hat, muss er ja wohl was falsch gemacht haben, denn wenn er nichts falsch gemacht hätte, dann hätte doch Deutschland am Schluss nicht so dastehen können. Auch hier wieder gar kein sachhaltiges Argument. Da wird kein wirklicher Fehler gewusst. Aber aus der faktischen Niederlage die Gewissheit, dass das nicht gut gemacht worden sein kann, rückwärts deduziert. So sehr, dass zum Beispiel die heutigen, also die neuesten Faschismusbesprechungen einfach so gehen, dass man mit Häme sich drüber ausbreitet, dass die gemeint haben, sie könnten einen effizienten Staat machen und dabei hinten und vorn nichts geklappt. Parallelverwaltungen eingeführt, wo die eine von der anderen nichts wusste. Parallelentwicklungen in der Rüstungsindustrie. Als ob das nicht alles in jedem Staat erstens normal und zweitens sogar funktional ist. Nein, mit Häme verbreitet man sich, die hätten einfach von nichts eine Ahnung gehabt. Die wären, man wird immer sicherer übrigens, je länger das zurückliegt, man wird immer sicherer, die wären einfach keine deutschen Staatsmänner gewesen. Stürmervorlesungen, da wenn man mal eine über den Ersten Weltkrieg hört, der lässt sich über diesen Wilhelm II aus. Immerhin ein deutscher Kaiser gewesen. Oberster Feldherr, oberster Chef von allem. Da heißt es, er war ein Goggel und hat sich aufgeplustert und größenwahnsinnig und an Minderwertigkeitskomplex und lauter Zeug wird dem Mann angehängt. Bloß, weil er Deutschlands Größe vergeigt hat. In der Gewissheit, dass Deutschland ein Recht auf seine Größe hat, muss einer, der das nicht dazu gebracht hat, der Deutschland nicht groß machen konnte, der muss was falsch gemacht haben. Denn wenn man es richtig macht, muss Deutschland groß werden. Jetzt zum Zitat Nummer 4. Die Geschichtswissenschaft ist eine Wissenschaft, die sagt von sich, sie braucht einen Abstand zum Beurteilen. Und der Nipperdey sagt es hier auf eine sehr humorische Art. Der sagt, was die Geschichtswissenschaft eigentlich einem zeigen kann. Sie zeigt Handeln und Verändern in Situationen, unter Bedingungen und in Grenzen. Übrigens, da, wenn da hinterher käme Pädagogik, ne, ging genauso. Zeigt den wechselseitigen Zusammenhang der Lebensbereiche und die unbeabsichtigten Folgen absichtsgelenkten Handelns. Und sie tut das besser als jede Gegenwartsanalyse, das ist jetzt der interessante Punkt, sie tut das besser als jede Gegenwartsanalyse. Warum? Weil die Situationen abgeschlossen sind, weil wir das Ende kennen, weil wir nicht mehr vital daran interessiert sind, wie es ausgeht. Wir lernen daraus. Geschichte erweitert unseren begrenzten Erfahrungsraum und unseren Kirchturmhorizont. Also diese komische Behauptung, man bräuchte, um sich ein Urteil über eine Sache zu bilden, einen Abstand, die ist zu prüfen. Der sagt, die Geschichtswissenschaft analysiert viel besser als jede Gegenwartsanalyse, weil die ist weiter weg von den Dingen. Interessanterweise, die Geschichtswissenschaft ist dann so schön interessant und informativ, weil es uns eh wurscht ist, wie es hinausgeht. Weil uns das Ereignis gleichgültig sein kann, auch schon ein komischer Gedanke. Aber die Wahrheit von dem ganzen Zeug, die hat mit dem gar nichts zu tun. Die Wahrheit von dem ganzen Zeug ist ja eine ganz andere. Zum Analysieren von irgendwas Wirklichem brauche ich doch keinen zeitlichen Abstand. Gestern haben sie Bomben auf Libyen geworfen. Also das stimmt jetzt nicht für gestern. Aber sagen wir mal, vorgestern haben sie einen Atomskandal gemacht. Da kann ich mir doch heute Gedanken drüber machen, worum es da wohl gegangen sein mag. Den Abstand braucht man bloß, weil das historische Argument den Abstand braucht. Wenn die historische Wissenschaft als Prüfung an die Realität immer den Gedanken des Erfolgs in der Zeit anlegt, ja, dann brauche ich ja gewisse Zeit. Um es noch anders zu sagen. Ob der Faschismus und der Anfang des Zweiten Weltkriegs, ob der objektiv ein Aufbruch zur Selbstbehauptung Europas war oder eine Wahnsinnstat, das weiß man halt erst nach 45, nicht vorher. Ob Hitler oder Wilhelm II oder sonst wer ein rationaler Machtpolitiker gewesen ist oder ein ideologisch verblendeter Unpolitiker, woher weiß man das? Immer bloß vom Resultat. Und dazu aber braucht man einen Abstand. Und das ist der ganze Schwindel. Also ob meinetwegen Hitlers Politik, ob die ideologisch ist oder vernünftig, das weiß ich 20 oder 30 Jahre später, dann kann ich nämlich sagen, die hat sich durchgesetzt, also muss sie ja wohl vernünftig gewesen sein. Oder aber sie hat sich nicht durchgesetzt, dann kann sie ja unmöglich vernünftig gewesen sein. Warum die Geschichtswissenschaft den Abstand braucht, das ist, und er sagt es sogar ausdrücklich, weil wir das Ende kennen. Weil wir wissen, wie es hinausgegangen ist. Aber das ist eine merkwürdige Geschichte. Denn dass wir wissen, wie es hinausgegangen ist, ist auch zugleich der Beweis dafür, dass wir kein Gesetz wissen. Also anders. Wenn ich, ob das eine ideologische, verblendete Politik oder rationale Machtpolitik gewesen ist, was der Hitler gemacht hat, wenn ich das erst weiß, wenn er den Krieg gewonnen oder verloren hat, hinterher, dann ist es ja bloß ein Ausdruck dafür, dass ich es an der Politik gar nicht gefunden habe. Dann weiß der Historiker in Wahrheit ja überhaupt nichts über die Politik. Er kann gar nicht sagen, ob sie ideologisch ist oder nicht. Ideologisch ist sie, wenn die Macht nicht zum Erfolg führt. Das aber 10 oder 15 Jahre später. Ich habe mal beim Stürmer das probiert zu sagen, aber wissen Sie, ihr ganze Gesetzmäßigkeit, ihr ganzes Muss, das in ihren Sätzen steckt, Österreich musste aus Deutschland ausscheiden, ihr ganzes Muss reduziert sich doch einfach auf die Gescheidigkeit, dass sie halt hinterher wissen, wie es ausgegangen ist. Jetzt hat er das überhaupt nicht aufgefasst als ein Angriff auf seine logische Form, sondern er hat gesagt, ja, und warum sollen wir später Geborenen uns dieser zusätzlichen Information entschlagen? Warum sollen wir nicht den Vorteil nutzen, dass die später Geborenen eben wissen, wie es ausgegangen ist? Der hat gar nicht gemerkt, dass es ein Angriff war auf, ja, dann weißt du doch um gar keine Notwendigkeit, wenn deine ganze Notwendigkeit immer im faktischen Resultat besteht. Der hat es umgekehrt aufgefasst als, da weiß ich doch die Notwendigkeit umso leichter, wenn ich es hinterher weiß. Gut, das zu dem Gedanken, dass die Geschichte immer Abstand braucht. Jetzt die Frage, was ist denn eigentlich die Lehre der Geschichte? Man soll doch die Lehren der Geschichte hören, lernen, nicht übergehen und so zu. Was sind denn dann die Lehren der Geschichte? Sechstens, die Geschichte verweigert uns die Antwort auf die Frage, was wir tun sollen. Nach dieser Seite, sie gibt gar keine positiven Lehren. Sie gibt aber Antwort auf die Frage, was wir tun können. Und sie hilft, Gewinn und Verlust unseres Handelns abzuschätzen. Spätestens dann, wenn Scherbenhaufen zu vermessen sind. Es ist klar, der Stürmersatz ist dasselbe nochmal von Grad. Wir können Gewinn und Verlust unseres Handelns abschätzen, dann, wenn schon rausgekommen ist, was rausgekommen ist. Ja, aber dann ist das Handeln ja auch schon längst vorbei. Jetzt, wenn man es ernst nimmt, der handeln soll, meinetwegen der Politiker, der fragt, ob er einen Krieg oder lieber eine Sozialreform machen soll. Meinetwegen, der fragt sich das. Ja, dann kriegt er ja da gar keine Lehre. Oder anders, dann weiß der Historiker eine Lehre. Dann sagt er zum Beispiel, ich gebe dir eine Lehre, das eine tun und das andere nicht lassen. Das hat schon der Bismarck so gehalten und da ist es ja gut ausgegangen. Dieses Sorte Argument gibt es schon. Bloß dieses Sorte Argument hat immer das Komische an sich, dann fragt sich sehr schnell, ja und wo liegt jetzt eigentlich die Vergleichbarkeit der gegenwärtigen Situation mit der Bismarckschen? Der Beweis gelingt ja auch nach der Seite überhaupt nicht, dass, weil es der Bismarck damals so gehalten hat, das ein Rezept für heute wäre. Auch das Verhältnis existiert ja überhaupt. Das Grundprinzip der historischen Lehre besteht also darin, bei einer Sache den später eingetretenen Effekt zum Urteil über das zuvor Gewollte zu machen. Vielleicht einmal ein Wort über das Unrecht von sowas. Wenn ein Faschismus am Schluss von seinen Feinden geschlagen wird, und das soll die Kritik des Faschismus sein, dann liegt der Kritik des Faschismus einfach nicht vor. Wer an Hitler wirklich aussetzen will, dass der den Krieg verloren hat, und betrachte die deutsche Geschichtswissenschaft, das ist der einzige Vorwurf, den sie zusammenbringen, der hat gegen einen siegreichen Faschismus nichts einzuwenden. Umgekehrt. Wenn ein revolutionärer Aufstand 1918, sagen wir mal, in Deutschland, oder dann 23, wenn der baden geht, war er dann falsch, weil er baden geht? Auch das Verhältnis existiert doch gar nicht. Na, ist er baden gegangen? Vielleicht gibt's noch für die Revolutionäre selber eine Debatte. War's falsch in dem Moment mit den Mitteln, mit der Planung, mit den Leuten, diesen Versuch zu unternehmen? Vielleicht gibt's für die selber noch die Debatte, ob's falsch war, das hier jetzt so zu probieren. Aber in dem Sinn, dass das danach das Urteil über das davor wäre, das ist sogar dort falsch. Denn wenn die so blöd sind und sagen, dass es nichts gewonnen ist, ist der Beweis, dass es falsch war, dann haben sie auch nichts gelernt. Denn ein bisschen mehr an taktischer Kritik ist schon nötig. Sogar wenn was baden geht, muss man unterscheiden, ob es jetzt baden gegangen ist wegen einem Umstand, den man nicht in der Hand hat und nicht in der Hand haben kann. Oder ob man Fehler gemacht haben, die sich vermeiden lassen. Sogar dann ist das danach kein Urteil über das davor. Geschichtswissenschaft, die ist ganz grundsätzlich der Auffassung, dass es danach das Urteil über das davor ist. Weil was nicht geht, ist es fehlgeleitet, fehl am Platz, ideologisch und nicht wirklich an den Realitäten orientiert. Weil was gelingt, ist es zeitgemäß und darum recht. Es ist aber natürlich die ganze Kunst, Lehren zu ziehen, immer noch sehr frei in Bezug auf das, welches davor mit welchem danach verknüpft wird. Die Zeit erlaubt da große Ketten, weil die Zeit geht immer weiter und verknüpft alles. Die Geschichtswissenschaft ist um ihrer Lehren willen durchaus frei, jedes Denkbare davor mit jedem Denkbaren danach zu verknüpfen. Man kann sagen, schon Luther mit seiner Intransigenz bezüglich der katholischen Kirche hat den klassischen deutschen Alles-oder-Nichts-Standpunkt vertreten, der am Schluss in die Katastrophe führte. Warum nicht? Zum Beispiel lernt jeder römische Geschichte in der Schule. Und die Lehre der römischen Geschichte, die ist sehr dünn, aber sehr eindeutig. Wenn ein Volk die Republik zum Herzensanliegen macht, wenn ein Volk keine Privatinteressen, sondern die Pflicht kennt, wenn ein Volk alle soldatischen Tugenden lebt, dann blüht die Nation. Wenn sie aber anfangen, sich in Ziegenmilch zu baden und aus goldenen Bechern zu saugen, dann geht der Staat unter. Die einfache Lehre der römischen Geschichte. Und sie stimmt ja auch. Kaum haben sie ungefähr um Christi Geburt rum dem Luxus gefrönt, ist auch schon der römische Staat untergegangen. 500 Jahre später ungefähr. Die ganze Logik, ich verknüpfe irgendeinen Zeitpunkt davor mit irgendeinem Zeitpunkt danach und verweise auf das davor als das Schuldhafte am danach. Kann man mit kritisch und positiv machen. Man kann auch sagen, Hermann der Karuskerfürst hat sich um die Deutschen verdient gemacht, weil der hat damals schon die Römer aus dem Teutoburger Wald vertrieben. Kann man auch so rum machen. Ich tue jedes beliebige davor eine Leistung. Ist das danach ein schlechtes, dann ist das davor ein Verbrechen. Welches davor? Ja, das liegt in der Freiheit des Historikers. Also zum Beispiel, die BRD schätzt sich heute als einen ziemlich erfolgreichen Staat ein. Wer also die nötigen Verbrechen zu ihrer Begründung begangen hat, ist ein feiner Kerl und verdient Hochachtung. Das Dritte Reich ist der Niedergang Deutschlands. Wer damals die nötigen Verbrechen zum Aufstellen der damaligen Republik gemacht hat, ist natürlich ein krummer Hund. Ein Dummkopf und so weiter. In der Leistung, man verknüpft irgendein davor mit irgendeinem danach, hat dieser Erlanger Professor Stürmer schon eine Glanzleistung vollbracht. Die Glanzleistung, die ist das, was da auf dieser zweiten Seite ganz unten steht. Er hat einfach ein neues Wort erfunden für den Zweiten Weltkrieg. Und er hat gesagt, der Zweite Weltkrieg, jene zweite Hälfte des 30-jährigen Bürgerkriegs in Europa. Eine unglaubliche Kunst im Punkto Verknüpfung von davor und danach. Er hat einfach gesagt, wie wäre es denn, wenn wir, Erinnerung an den 30-jährigen Krieg, gleich noch so als Pomo dazu, wie wäre es denn, wenn wir einfach den Ersten und den Zweiten Weltkrieg zusammenfassen? Wir tun einfach so, als ob die sowieso dasselbe wären. Komischer Gedanke, man fragt sich, wo der Nutzen liegt, wenn man zwei Sachen, die doch wohl unterschieden sind, zusammenfasst. Er kommt von Folgendem. Der Zweite Weltkrieg ist eine unübersehbare deutsche Schuld, eine unleugbare. Da kann niemand sagen, da waren die anderen auch mit Schuld. Höchstens die anderen waren schuld, dass er 39 ausgebrochen ist, weil sie so feig waren, ihn nicht 38 zu führen. Das ist das Geißler-Argument über den Pazifismus, der den Zweiten Weltkrieg möglich gemacht hat, weil sie im rechten Moment ihn nicht wollten. Also beim Zweiten Weltkrieg macht niemand den aggressiven Charakter des deutschen Angriffs auf Polen, dann auf Frankreich und Russland leugnen. Das lastet schwer auf einem deutschen Gemüt. Jetzt fragt er sich, wie man das wegkriegen kann. Jetzt sagt er, ja, da muss man es einfach... Man leugnet es gar nicht, dass das so ist. Aber wir drücken das aus als die direkte Konsequenz von Versailles. Und Versailles drücken wir aus als die Konsequenz einer tragischen Verstrickung der europäischen Mächte. Das ist nämlich die offizielle Lesart des Ersten Weltkriegs. So, jetzt haben wir. Also ist auch der Zweite Weltkrieg, wenn keine direkte, dann eine indirekte Konsequenz der tragischen, ohne Schuldvorwürfe, der tragischen Verstrickung europäischer Mächte. Am Anfang des Jahrhunderts. Die ganze Leistung besteht einfach darin, weil der Erste Weltkrieg einer ist, wo das deutsche Selbstbewusstsein keine eindeutige Schuldzuweisung will. Der Zweite aber einer ist, wo die Schuldzuweisung unübersehbar ist. Deswegen fassen wir den Ersten und den Zweiten zusammen, dann ist das Bewusstsein deutscher Schuld schon wieder kleiner und der Zweite Weltkrieg als unvermeidliches Resultat des ungleichen Friedens, der nach dem Ersten eingerissen ist. Da wird jetzt einfach, na sagen wir mal, der Vorwurf, der sich an diesen Aggressionskrieg immer knüpft, der Vorwurf wird einfach gar nicht dementiert, indem er sagt, es wäre kein Aggressionskrieg gewesen, sondern der wird einfach eingebettet in einen größeren Zusammenhang, dann ist die Sache wieder halb so wild. Man kann die Tradition so rum und so rum machen. Man kann sagen, Hitler hat die deutsche Einheit zerstört, also furchtbar. Man kann aber auch, wie der Nipperdey in dem Zitat 7 sagen, es ist einfach die Tragik der deutschen Nation, der deutschen Geschichte, dass sich die Deutschen als politische Nation immer nur durch Einteilung haben konstituieren können. Du mal vorstellen, was für ein Bedürfnis der ausdrückt da. Er befasst sich mit der Frage, ob die jetzige deutsche Teilung nicht furchtbar ist. Erinnert sich an die Entstehung der kleindeutschen Lösung da nach 1866 und kommt zum Resultat, Österreich schied aus Deutschland aus, die deutschen Österreicher verließen den nationalen Verband der Deutschen. Das war das Ende einer fast tausendjährigen Geschichte. Das war die erste moderne Teilung der Nation. Haben wir schon das mit erste. Freilich und paradox genug, es war zugleich die Etablierung einer deutschen Nation durch die Absage an das übernationale Österreich und das Konzept Deutschland nur als Teil eines übernationalen mitteleuropäischen Staatswesens politisch existieren zu lassen. Drunter wieder die schöne Erklärung der Notwendigkeit. Das Jahrhundert war nun einmal das Jahrhundert der Nationen. Es lief gegen das multinationale Gebilde, die Auflösung Österreich-Ungarns in Nachfolgestaaten war ja kein Zufall. Immer dieselbe Tour. Dass es passiert ist, kann ja kein Zufall gewesen sein, also musste es ja wohl, also war der Zug der Zeit gegen multinationale Gebilde. Erzählt habe ich vorgelesen oder eingefügt habe ich an der Stelle das Zitat bloß, um zu zeigen, dass es richtig wurscht ist, wo man das davor und das danach ansiedelt. Man kann genauso sagen, Hitler deutsche Einheit ruiniert, als auch, wie der Nipperdey da, ja, die deutsche Nation konnte immer nur durch Spaltung entstehen. Oder Mommsen, da ist ein falsches Zitat abgetippt, ich wollte ja anders haben, nämlich folgendes. Mommsen sagt, Ja, was ist denn eigentlich, also wieder Lehre der Geschichte, ja, was ist denn eigentlich der deutsche Normalzustand? Müssen wir die Teilung der Nation eigentlich beklagen? Da findet er ein lustiges Argument, sagt, es stellt sich doch die Frage, ob nicht die Existenz einer Mehrzahl deutscher Staaten in der Mitte Europas der europäischen Normallage viel mehr entspricht. Schließlich lässt sich kaum abstreiten, dass die Deutschen in ihrer etwa tausendjährigen Geschichte nicht einmal 70 Jahre einen Nationalstaat hatten. Selbe Argumentation umgekehrt. Der sagt, ach, trauer man nicht um den Nationalstaat, er ist sowieso eine unnormale Lage gewesen. Denn 1000 Jahre europäische Geschichte, 70 Jahre Nationalstaat. Da brauchen wir doch nicht meinen, wir bräuchten unbedingt einen Nationalstaat. Also die Lehren der Geschichte haben immer als ihr Argument den Erfolg in der Zeit. Und sie haben immer die Verknüpfung von einer erfolgreichen oder erfolglosen Resultatsituation mit irgendeiner dafür verantwortlich erklärten Bedingung. Was als Resultat und was als Bedingung genommen wird, ist absolut der Willkür des Historikers überlassen. Dadurch zimmert jeder jede Lehre, die er will. Welche will er denn nun? Da kommt was Komisches raus. Die Gedankenform des historischen Argumentierens erlaubt schlechterdings alles und jedes. Sie erlaubt, eine Situation für notwendig und für vermeidbar auszugeben. Sie erlaubt, eine Tat als den Anfang des Untergangs und als Staatsgründung und Errichtung neuer Ordnung auszugeben. Sie erlaubt, jede beliebige historische Figur zu einem Großen und zu einem Verbrecher zu erklären. Aber woran entscheidet sich's denn jetzt? Ganz auffällig bei der Geschichtswissenschaft entscheidet sich, was da rauskommt, ausdrücklich nicht an ihren eigenen Argumenten. Ob eine Situation als Erfolg oder Misserfolg zu werden ist, das kommt von wo ganz woanders her, von außen, von der politischen Selbstbeurteilung einer Nation, was in der Nation jetzt gerade gilt. Also zum Beispiel, bis heute nach wie vor, der Zusammenbruch des Deutschen Reichs ist eine Katastrophe. Also das ist nichts Gutes, sondern was Schlechtes. Das hat der Historiker einfach aus der nationalen Selbstinterpretation der Republik. Ob die BRD ein Provisorium ist oder nicht, ist zum Beispiel eine Selbstinterpretation, die hat sich gewandelt. Früher war man der Meinung, jetzt ist man der Meinung nicht mehr. Ob also die BRD überhaupt ein Staat mit Nation ist, hat sich gewandelt. Jawohl, sie ist einer, meint man jetzt. Wenn man das jetzt meint, und das ist das Lustige, und mit jeder neuen Selbstinterpretation der Nation entsteht die Aufgabe für Historiker, die Geschichte neu zu schreiben. Aus dem Osten kennt man das. Die tilgen dann manchmal sogar Figuren, die ihnen jetzt nicht mehr recht sind. Im Westen aber wird auch die Geschichte immerzu neu geschrieben. Zum Beispiel gehört sich heute die Dankbarkeit gegen die sogenannten Befreiernationen in der Geschichte nicht mehr so sehr. An der Front, Geschichte der BRD, hat die Linke, die Studentenbewegungslinke, inzwischen durchaus Einzug in die gesamten Kompendien gefunden, weil, ja, dass die uns damals auch nicht gelassen haben, wie wir alle wollten. Dass die manchen Verfassungsentwurf kassiert haben. Dass sie manchen Streik niedergeknüppelt haben. Das wird heute, wo die Nation selber wieder groß und stark ist und nicht mehr im Dank an ihre Befreier aufgehen möchte, das gehört heute zu den historischen Geschichten, die ruhig berichtet werden können und müssen, die gar nicht autonome Staatsgründung der BRD deutlich machen. Früher war es ganz anders. Da hat man dem Adenauer einfach gedankt und gesagt, und die Alliierten hätten uns immer geholfen. Geschichtswissenschaft ist nichts anderes als der aktuellen nationalen Selbstinterpretation nach hinten gewendet, sowas wie eine Notwendigkeit zu verschaffen. Indem man sagt, das, was jetzt ist, diese Bewertung, die ist notwendig geworden durch. Deswegen ist jetzt, und das ist der letzte Punkt unter diesem Abschnitt, gibt es aber auch kein Zitat dafür, deswegen ist die Debatte in der Geschichtswissenschaft das Verlogenste, was die bürgerliche Wissenschaft hervorbringt. So was Grundverlogenes. Die geschichtswissenschaftlichen Diskussionen sind nämlich immer welche, wo es um was geht, was nicht gesagt wird. Und wo es um das, was gesagt wird, nicht geht. Mal ein Beispiel. Die erste große Debatte in der Geschichtswissenschaft, die zweite war jetzt der Historikerstreit vor ein paar Jahren, die erste große Debatte in der deutschen Nachkriegsgeschichtswissenschaft war die sogenannte Fischer-Kontroverse. Da hatte ein Historiker sich zu Wort gemeldet mit einer neuen Theorie des Ersten Weltkriegs und da steht drin, ja, der Kaiser, der wollte Expansion und der wusste auch schon, was er mit den besetzten Gebieten macht. Bewiesen hat er das dadurch, dass er bis dahin geheime Protokolle aus dem Kriegskabinett ausgegraben hatte und gesagt hat, da, die schreiben doch, was sie für anspruchsvolle Kriegsziele haben. Von wegen einfach reingeschlittert. Die Debatte war, wenn ich mich nicht täusche, um zwischen 63 und 66 oder so. Sie kommt daher mit, der hätte neues Material, jetzt muss man alles anders sehen. Erstens, wer hat denn eigentlich vorher geglaubt, die Deutschen ausgerechnet täten einen Krieg machen, von dem sie sich überhaupt nichts versprechen? Niemand, außer die schönfärberischen Historiker. Jemand, der über den deutschen Imperialismus was wissen wollte, der hatte doch inne das Problem, dass die Engländer zwar was wollten, die Deutschen aber sich bloß verteidigen mussten. Nur die Schönfärberei der Geschichtswissenschaft selber hat dem guten Herrn Fischer einen echten Schlager beschert. Er hat einer Selbstinterpretation widersprochen. Aber, und das ist jetzt der zweite Gag dabei, er widerspricht der Selbstinterpretation mit der Behauptung, er hätte neues Material. Da kommt natürlich gleich der nächste Historiker und interpretiert das neue Material in der Weise wie das alte. Warum auch nicht, ist ja auch keine Kunst. Dass sich der Fischer durchgesetzt hat, kam von was ganz was anderem. Das kam davon, dass der das in einer Zeit vertreten hatte, wo die deutsche Nation das Bewusstsein, dass Nationalismus was Schlechtes ist, dass nationale Größe eine gefährliche Sache ist, wo die Nation dieses selber pflegen wollte, wo also außerhalb vom Herrn Fischer ein Wandel im nationalen Selbstbewusstsein dahin ging, dass man nicht mehr die totale Revanchistennation sein will, sondern jetzt schön langsam sich sozialliberal mit Handel und Wandel in den Ostblock reinbegeben und für den Ostblock etwas hoffähig werden will. Weil er es in der Zeit vorgetragen hat, war das nationale Selbstverständnis eh schon, sagen wir mal sowas wie, kritisch geschärft gegen übertriebenen Nationalismus. Also ist seine Interpretation genau im rechten Moment gekommen. Denn die neuen Fakten sind doch unmöglich ein Argument. Als ob die alten Fakten nicht ausgereicht hätten, um sich die imperialistische Situation zu erklären, die da um 1912 bis 14 existiert hat. Die Neuerung geht da so, weil das nationale Selbstverständnis, das was man als deutsche Politik für gut hält, etwas anders geworden ist. Deswegen ist eine andere historische Interpretation einleuchtend. Weil die aber einleuchtend ist, benutzt, oder weil das Selbstbewusstsein jetzt anders geworden ist, benutzt der Historiker das, um die neue Selbstsicht in die Geschichte reinzulesen und an der Vergangenheit auch schon zu entdecken, ja, dass man da besser, vorsichtiger mit Nationalismus gewesen wäre. Das Verlogene an der Debatte ist immer das, dass der Historiker ja nichts sagt als sein Argument. Na komm, Nationalismus ist eine gefährliche Sache, das wissen wir doch jetzt auch. Das ist aber sein wahres Argument. Sagen tut er, hier, ich zeige euch, wie der Kaiser überlegt hat. Und dann kommt der andere Historiker und ist dagegen. Und dagegen ist er doch nicht. Weil dem das ein Problem wäre, ob der Kaiser das so oder so gesehen hat. Sondern dagegen ist er. Weil aus einer solchen Sicht, wie dieser Fischer sie damals vertreten hat, eine gewisse nationale Selbstbezichtigung rauskommt. Ja, wir seien schuld am Ersten Weltkrieg. Deswegen ist der andere nationalbewusste Historiker dagegen. Aber der sagt auch nicht, mein Argument ist, keine Flecken an die deutsche Weste. Sondern er sagt, mein Argument ist, ich studiere vielmehr die britischen Kriegskabinettsdiskussionen und beweise, dass die auch nicht koscher waren. Der Streit ist immer ein Streit um die rechte Selbstinterpretation der Nation, gerade wie sie jetzt ist. Aber als der wird er nicht ausgeführt, sondern ausgeführt wird er an einem Material, in das immer diese Selbstinterpretation reingelesen wird und jeder muss dann so tun, als wäre es ein Streit um das Material. Und das ist das Trughafte von solchen Diskussionen. Historiker hören bei Kontroversen, wenn ein anderer was anders meint, hören immer genau raus, wo der andere steht. Aber jetzt sind sie ja Historiker und nicht Politiker. Aber nur politisch debattieren tun sie, bloß immer auf dem falschen Feld. Immer mit dem so tun, als ob es ging um die rechte Würdigung des alten Stoffs. Dabei sind ihre ganzen Gründe immer bloß die aktuellen Politisiertheiten, die sie halt gerade so rumtreiben. Der neuere Historikerstreit, genau dasselbe. Da hatte man bisher gesagt, die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg sind unvergleichbar, unfasslich, unverstehbar. Sie sind einfach nicht zu kapieren. Und man kann sie mit gar nichts vergleichen. Nur kommt der Historiker und sagt, vielleicht könnte man sie doch ein wenig vergleichen. Jetzt muss man sagen, was ist denn ein theoretisch an dieser Alternative dran? Zum Vergleichen gehört herzlich wenig. Irgendeine abstrakte Identität finde ich zwischen allem und jedem. Es gelingt einem kaum, Sachen aneinander zu reihen, in denen noch nicht mal irgendeine abstrakte Identität zu finden ist. Ja, deswegen muss man sich sehr bemühen. Der Marx hat einmal ein Beispiel dafür gesucht, und hat gesagt, das verhält sich wie rote Rüben und Musik. Und da war noch was davor. Wie? Notariatsgebühren, rote Rüben und Musik. Und da hat er sich bemüht, drei Sachen aneinander zu reihen, die wirklich, also wo wirklich niemand sagen kann, er findet, was die miteinander zu tun haben. Das fällt einem aber schwer, weil normalerweise beim Assoziieren irgendeine abstrakte Identität ist es immer, an dem sich's entlanghangelt. Also gut, Hitlers Verbrechen sind unvergleichlich. Na ja Gott, manche haben auch schon größere Anzahlen von Menschen umgemeuchelt. Vergleich. Manche, ist ja so leicht. Wieso soll man das nicht vergleichen können? Das ist doch ganz idiotisch, zu sagen, kann man das vergleichen oder nicht. Wer will, kann immer vergleichen. Weil Vergleichen eh keine Aussage über die Sache ist, sondern ein Wille, eine Tat. Ein subjektives, geistiges Tun. Gut, jetzt streiten Sie sich um die schwachsinnige Alternative, kann man die Hitlerverbrechen eigentlich vergleichen oder nicht? Tatsächlich, meinen Sie, sollen wir Deutschen dieses Schuldbewusstsein, dass wir schlechter sind wie andere, noch weiter mit uns rumtragen? Oder sollen wir sagen, ach, die anderen sind auch nicht sauber? Dann brauchen wir uns auch kein Gewissen machen. Eigentlich diskutieren Sie nur das. Eigentlich diskutieren Sie nur, soll sich der Deutsche national unverschämt interpretieren oder national beschämt. Das diskutieren Sie nur. Aber anstatt, dass Sie das diskutieren, können Sie auch machen. Können Sie sagen, na, also ich bin gegen beschämt, weil, und müssten Sie halt sagen, gegen beschämte Haltungen sind wir, weil, und so zu. Müssen Sie über die Haltung diskutieren, das tun Sie aber nicht. Sie haben eine Lügendebatte. Sie diskutieren auf einem Streiten heftig, auf einem ganz anderen Feld. Nämlich, ob sich die stalinsche Kulakenpolitik mit der hitlerschen Judenpolitik vergleichen lässt. Und jetzt fahren Sie Argumente auf, die sind alle nur noch Unsinn. Der eine sagt, die lassen sich gut vergleichen, und der andere sagt, die lassen sich schlecht vergleichen. Dann zählen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Gemeinsamkeit, es sind manche Leute dabei umgekommen. Unterschiede, es ist nicht auf eine Rasse gegangen. Gemeinsamkeit, es waren aber Millionen. Unterschiede. Es war aber einmal ging es gar nicht um die Beseitigung, um die Liquidierung der Menschen, sondern bloß um die Beseitigung der ökonomischen Kategorie. Nun können sie immer zu streiten und der eine kann immer sagen, du siehst doch, man kann es vergleichen, und der andere kann immer sagen, du siehst doch, es ist ganz verschieden. Das ist bei dem blöden Wort vergleichen einfach so. Was man vergleichen kann, ist immer erstens vergleichbar und zweitens verschieden. Gut, diesen saudummen Streit führen sie. Meinen was ganz anders. Aber das, was sie meinen, sagen sie nicht. Und das, was sie sagen, meinen sie nicht. Das ist das Verlogene von historischen Streits. Alles, was im historischen Streit erwähnt wird, kommt schon als Interpretiertes vor. Das macht jetzt wiederum den politischen und moralischen Charakter dieses Argumentierens aus. Alles, was erwähnt wird, ist selber schon ein Bewertetes. Oder anders, Recht und Unrecht in der Geschichte, moralisch Hochstehendes und Niedrigstehendes, ist verteilt, ist objektiv verteilt. Und dadurch, dass es so ist, entsteht in der Geschichtswissenschaft ja das für den vernünftigen Verstand völlig Unfassliche, dass Fakten Argumente sind. Steine sind keine Argumente, das kann man ja unterschreiben. Aber eigentlich muss man sagen, Steine und Fakten sind keine Argumente. Denn Fakten, sie sind Fakten. Und wenn man über was nachdenken will, dann muss man sich Fakten erklären. Aber man kann doch nicht sagen, Fakten, das sagt schon alles. Im geschichtlichen Argumentieren aber, da ist alles schon als Bewertetes drin. Oder weil es da immer um Recht und Unrecht geht und alles als Recht, als Beispiel für Recht und Unrecht daherkommt. Deswegen gibt es im Geschichtswissenschaftlichen das, dass einer sagt, ich sage nur Auschwitz. Ich sage nur Stalingrad. Aber auch umgekehrt, ich sage nur Afghanistan. Und jeder weiß, da braucht man nur ein Faktum erwähnen und dann ist alles gelaufen. Dieser Moralismus der Wissenschaft, dass sie nichts aus ihren Fakten rausanalysiert, sondern dass die Fakten selber schon nur sowas wie Symbole fürs historische Recht des einen oder Unrecht des einen sind. Das macht es, dass einfach Fakten aufgezählt werden, dass Fakten als Argumente firmieren und deswegen das Ungewöhnlichste rauskommt, dass Fakten bestritten werden. Fakten muss man sich doch erklären. Da muss man doch sagen, ja klar, der Stalin, der hat da schwer zugeschlagen und viele Leute umgebracht. Aber da muss man doch sagen, ja und warum hat er denn das gemacht? Und waren das da richtig? Und waren das nötig? Und was haben dann die sich gedacht? Nein, ganz anders. In der Geschichtswissenschaft ganz anders. Da wird ein Faktum erwähnt und das ist das Argument. Und weil das so ist, werden Fakten bestritten. Jetzt werden sie wirklich irre, jetzt bestreiten sie Fakten. Geschichtswissenschaftler haben das schon an sich, dass zum Beispiel die Deutschen und die Polen miteinander ein gemeinsames Schulbuch machen und dann feilschen sie drum, was verschwiegen wird und was nahe kommt. Und dieser Gedanke, der ist in der Geschichtswissenschaft universell so sehr, dass sogar das, was die deutschen Faschisten heute machen, die Nazis, dass das nur aus dem historischen Denken von ihnen rauskommt. Die heutigen Nazis sagen, Auschwitz Lüge. Sagen, Auschwitz hätte es nie gegeben. Auschwitz ist eine Erfindung unserer Feinde. Und darin sind sie lustige, modern politisierte Nazis. Weil nämlich ein echter alter Nazi, der hätte doch gesagt, ja klar, aber wir sind ja nicht fertig geworden mit dem Job. Ein echter alter Nazi muss doch der Meinung sein, dass das richtig war. Ein moderner Nazi geniert sich für Auschwitz. So sehr, dass er sagt, wenn Auschwitz wirklich ist, dann muss der Deutsche wirklich sich genieren. Und weil er das noch viel weniger will, sagt er, Auschwitz kann es nicht gegeben haben. Geschichtsschreibung im Osten mit dem einfachen Leugnen von Fakten nach genau demselben Muster. Das Ganze kommt aber bloß davon, dass immerzu diese Diskussion auf dem falschen Feld geführt wird. Dass immer so klar ist, dass es um sowas wie ein historisches Recht des einen oder anderen geht überhaupt. Dass man überhaupt so urteilen soll. Sonst hätte man doch das Bedürfnis gar nicht zu sagen, ja, das gibt's nicht. Oder umgekehrt. Dass es das gibt, das ist was. Darauf können wir alle stolz sein. Beides ist doch gleich schwachsinnig. In der Geschichtswissenschaft ist aber das dieses merkwürdige, logisch schwierige, totale Auseinander- und totale In-Eins-Fallen von Faktum und seiner Bewertung. Und nochmal, weil es so total auseinanderfällt, weil die Bewertung nicht aus dem Faktum raus analysiert wird, sondern die Bewertung einfach vom nationalen Selbstverständnis her nachträglich dem Faktum aufgedrückt wird. Deswegen fällt das Faktum und die Bewertung einerseits so total auseinander und andererseits so total zusammen, dass das Faktum selber das ganze Wertungsargument ist. Weil das so ist, hat die Geschichtswissenschaft ein ganz eigentümliches Kriterium ausgeprägt, woran sich Wissenschaftlichkeit dingfest macht, woran Wissenschaftlichkeit bemessen ist. Und das ist die Quellentreue. Deswegen gibt es in der Geschichtswissenschaft was, was auch sonst keine Wissenschaft hat, nämlich, ja, da müssen wir noch mehr Dokumente wälzen und noch mehr Einzelheiten und noch mehr Umstände des Lebens von Bismarck oder Friedrich dem Großen rausbringen. Man fragt sich immer, wozu? Die Taten, die die gemacht haben und die bleibend sind von ihnen, ja Mensch, die haben wir doch, die sind doch wirklich gut dokumentiert, mal abgesehen davon, dass es ja überhaupt wurscht ist. Aber nein, die Geschichtswissenschaft ist prinzipiell endlos in ihrem Drang, immer mehr Einzelheiten zu erfahren. Warum? Weil jedes Faktum immer als Argument firmiert. Deswegen kann man sich in der Geschichtswissenschaft immer mit einem neuen Faktum zu Wort melden. Kann man zum Beispiel bei den Marxisten nicht. Kann man nicht sagen, man meldet sich, es wird irgendwas erklärt und einer weiß ein neues Faktum und das soll ein Einspruch sein. Das ist erst noch sehr die Frage, was das ist. Wie das zu dem anderen dazu passt oder ob es vielleicht überhaupt nichts damit zu tun hat. So, das war jetzt der ganze erste Teil, der sollte gezeigt haben. Das Argument der Geschichte, Verwechslung von Genese und Geltung. Der Gedanke, Zeitgemäßheit. Das Kriterium der Zeit entsprechen als das Positive und Negative an den Taten der geschichtlichen Figuren. Die Fähigkeit, Lehren zu ziehen, aus diesem Simplen raus, ich verknüpfe immer einen davor mit einem danach. Aber jetzt kommt erst der eigentliche Hammer. Das Ganze bisher ist als ausgesprochen wissenschaftlich aufgekommen. Zwar ziemlich falsche Wissenschaft, aber doch eine, der es um ihre Lehren ginge. Und jetzt kommt das Komische, dass wenn man denen ihre Bücher liest, man den Eindruck kriegt, dass es bei ihnen um Lehren ginge, selber noch ein rationalistisches Missverständnis von der Disziplin wäre. Mal das Zitat von dem Nipperdal. Der sagt nämlich richtig, ach, was soll man immer Lehren ziehen wollen? Politik, da Politik und Gesellschaft die natürliche Tendenz haben, den Menschen zu vereinnahmen und völlig in sich einzubeziehen, das Ich zu sozialisieren, das Leben zu politisieren, sich selbst politisch-sozial zu rechtfertigen oder schlicht etwas zu leisten, scheint mir hier, meint er mit der Geschichte, ein Stück Widerstand gegen solche Vereinnahmungstendenzen gesetzt zu sein. Was diesen Raum der Freiheit ausfüllt, das ist die Neugier. Die Neugier auf die Vielfalt des Menschlichen. Das ist die reine Neugier, nicht die Neugier, die auf praktische Zwecke aus ist. Die reine Neugier bedarf keiner Rechtfertigung. Insofern kann man sagen, dass der Umgang mit der Vergangenheit ein Stück solcher kontemplativer Neugier vermittelt, von der unsere Welt lebt. Ja, also was jetzt, ne? Jetzt wird es ja ganz komisch. Jetzt haben Sie alles hinter sich und jetzt tun Sie doch wieder so, wie wenn Sie ein Orchideenfach wären. Wenn man Sie auf Orchideenfach festlegen will, sagen Sie nein, eine geschichtslose Generation ist furchtbar. Lehren der Geschichte dürfen wir nicht übersehen. Dann machen Sie Lehren und konstruieren Lehren und so weiter. Und wenn Sie mit allem fertig sind, sagen Sie, ach, was soll man immer Lehren ziehen? Geschichte ist doch einfach was Schönes. Einfach so was Interessantes, ohne dass was besonders gelernt wird dran. Einfach für sich Gegenstand verdienter Neugier. So sehr, dass der Historiker gleich so weit geht zu sagen, diese Befassung mit dem Vergangenen, wo es auf nichts ankommt, ist überhaupt die Freiheit des Menschen. Und wenn er sich das versagt, Oder wenn ihm das versagt wird, dann ist doch das Ich sozialisiert und eigentlich droht Totalitarismus. Ohne Geschichte, ohne das geschichtliche Bewusstsein, sagt er fast, droht, dass der Mensch überhaupt seine Freiheit und sein Selbstsein verliert. Er geht noch weiter und fängt an, sich darüber zu beklagen, dass in der heutigen Wissenschaft, dass es da so wissenschaftlich zugeht. Er ist unzufrieden über das Beweisende der Disziplin. Die Wissenschaft, sagt er, will de facto die Gegenstände, die sie behandelt, erleuchten. Aber de facto verdunkelt sie diese gleichzeitig. Ist ein bisschen zusammengeschnitten, die Passage ist über eine Seite verteilt. Die alten Stilformen, erzählen und beschreiben, sind altmodisch oder sogar trivial, sie verschwinden. Der gesunde Menschenverstand, der Common Sense, dem der Normalleser anhängt, soll in der Historie keine Rolle mehr spielen. Er gilt als naiv, als vor- und unwissenschaftlich. Die Anschauung wird durch Begriffe abgelöst und die Sprache wird unanschaulich, begriffslastig, sie verliert an Stil. Bei historischen Büchern denkt der normale Leser im Allgemeinen nicht mehr an eine Muse. Jetzt kommt ganz was Neues raus. Jetzt kommt raus, Geschichtsbücher, die sollen doch sowieso keine Lehren erteilen, aber auch sich sowieso nicht als ein Beweisverfahren verstehen. Ein Beweisverfahren für irgendeinen Beweis. Sondern geschichtliche Bücher, die sollten erzählen, die sollten eine Muse vermitteln, die sollten dem normalen Leser was geben. Erbauung sollen sie sein, geistiges Genussmittel. Wie kommt das jetzt? Und wenn man mal einen kleinen Ausflug macht an der Stelle, der Nipperdey hat ja irgendwie recht. Die Geschichtswissenschaft ist außer einigen populärwissenschaftlichen Traktaten der Psychologie die populärste Wissenschaft. Keine andere der Geisteswissenschaften schafft es, dass das normale Volk an ihr Anteil nimmt und ihre Produkte rezipiert. Aber ein Buch, Nürnberg vor dem Zweiten Weltkrieg und danach, oder ein Buch, Leben in der mittelalterlichen Stadt. Na, da kommt dann, dass die Kanalisation noch nichts gewesen ist, aber dass auch die sexuellen Freiheiten größer waren, als man nachträglich denkt und so Zeug. Ein Buch, die Geschichte der Deutschen, kann man in jeden Bücherschrank stellen und wird sogar ein wenig gelesen. Es ist durchaus wahr, dass die geschichtswissenschaftlichen Produkte sowas wie geistige Volksnahrung sind. Dass sie anders als die anderen Wissenschaften die Trennung zum Volk durchaus aufheben. Was ist jetzt das? Es ist eine Freude, eine Muse, ein Vergnügen, ein geistiges Genussmittel, das da verabreicht werden soll und das dem Leser etwas gibt oder geben soll. Und was es dem geben soll, ist jetzt was viel weniger Theoretisches als diese Lehren. Es ist sowas wie ein Bewusstsein der Beheimatetheit. Es ist das Bewusstsein, ja, auch ich komme von woher und bin nicht einfach so vom Himmel runtergefallen. Eine komische Sache von, man weiß um eine komische Art Notwendigkeit der eigenen Existenz. Eine Notwendigkeit im Sinn von, ja, mein Vater und mein Großvater und mein Urgroßvater. Das Vergnügen, das die Leute offenbar empfinden, wenn sie heutzutage in Museen gehen, wo Industriekultur ausgestellt wird. Ja, so war das gewesen. Heute ist anders, aber so war es damals. Die Einsichten, die sich da auftun, die sind ganz, als Einsichten kann man sie gar nicht richtig bezeichnen. Es ist was ganz anderes, es ist ein Bewusstsein der Beheimatung. Und da, ich habe es in einem früheren Teach-In schon mal gemacht, muss ich die Geschichte von dem Nietzsche vorlesen. Der hat ja einen Aufsatz mal geschrieben vom Nutzen und Nachteil der Historie und der ist einfach saustark. Der sagt, was der Nutzen von derlei geschichtlicher Betrachtung ist. Die Geschichte gehört dem Bewahrenden und Verehrenden, dem, der mit Treue und Liebe dorthin zurückblickt, woher er kommt, worin er geworden ist. Durch diese Pietät trägt er gleichsam den Dank für sein Dasein ab. Ach, sehr schön, das ist es, was da passiert. Dieses, ich bin ein Kind dieser Stadt, diese Stadt ist der Ort, wo, und dann, und wenn die alt ist, dann ist es schöner, wie wenn sie nicht so alt ist. Die Amis leiden ja angeblich daran, dass ihre Städte nicht so alt sind. Indem er das von Alters her Bestehende mit behutsamer Hand pflegt, will er die Bedingungen, unter denen er entstanden ist, für solche bewahren, welche nach ihm entstehen sollen. Und so dient er dem Leben. Der Besitz von Urväterhausrat verändert in einer solchen Seele seinen Begriff. Denn sie wird vielmehr von ihm besessen. Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Veraltete erhält seine eigene Würde und Unantastbarkeit dadurch, dass die bewahrende und verehrende Seele des antiquarischen Menschen in diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest bereitet. Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner selbst. Er versteht die Mauer, das getürmte Tor, die Ratsverordnung, das Volksfest wie ein ausgemaltes Tagebuch seiner Jugend und findet sich selbst in diesem allen, seine Kraft, seinen Fleiß, seine Lust, sein Urteil, seine Torheit und Unart wieder. Hier ließe sich leben, sagt er sich, denn es lässt sich leben. Der Satz ist wirklich der allerbeste. Der Satz, hier ließe sich leben, also hallo, hier ist gut sein. Hier ließe sich leben, wo zieht er das her? Weil er lebt hier und seine Vorfahren haben auch nichts Besseres gefunden gehabt. Ist der reine Fehler des Heimatgedankens, wo es mich hingeworfen hat, dort ist gut sein, weil ich ja dort bin und es jetzt meins ist. Rein dieser Gedanke. Und wie gesagt, hat er auch völlig recht. So blickt er mit diesem Wir über das vergängliche, wunderliche Einzelleben hinweg und fühlt sich selbst als den Haus-, Geschlechts- und Stadtgeist. Mitunter grüßt er selbst über weite, verdunkelnde und verwirrende Jahrhunderte hinweg die Seele seines Volkes als seine eigene Seele. Und so zu. Den höchsten Wert aber hat jener historisch-antiquarische Verehrungssinn, wo er über bescheidene, raue, selbst kümmerliche Zustände, in denen ein Mensch oder ein Volk lebt, ein einfaches, rührendes Lust- und Zufriedenheitsgefühl verbreitet. Wie könnte die Historie dem Leben besser dienen als dadurch, dass sie auch die minder begünstigten Geschlechter und Bevölkerungen an ihre Heimat und Heimatsitte anknüpft, sesshaft macht und sie abhält, nach dem Besseren in der Fremde herumzuschweifen und um dieselbe wetteifern zu kämpfen. Mitunter sieht es wie Eigensinn und Unverstand aus, was den Einzelnen an diese Gesellen und Umgebungen, an diese mühselige Gewohnheit, an diesen kahlen Bergrücken gleichsam festschraubt. Aber es ist der heilsamste und der Gesamtheit förderlichste Unverstand. Nietzsche lobt das. Aber er lobt so offen und ehrlich und klar, dass die Idiotie dieser Haltung ohne weiteres zum Ausdruck kommt dabei. Weniger schön, dafür auch weniger ehrlich, dafür aber gebildeter, drücken genau denselben Gedanken die Zitate aus, die ich jetzt da auf dieser Seite weiter unten noch habe. Nipperdey sagt, er will jetzt über das unmittelbar Wissenschaftliche an der Geschichtswissenschaft hinausgehen und aufs Plausible gehen. Und da sagt er, Geschichte antwortet auf die Frage, wer wir sind, warum wir anders sind als andere. Sie präsentiert uns unsere Identität. Sie lässt uns den Zufall, dass wir anders sind als andere und die anderen anders sind als wir, gegen den wir uns so gerne auflehnen, hinnehmen, ertragen. Diese Hinnahme unseres So-Seins und des Andersseins der anderen ist eine moralische Wirkung des erkennenden Umgangs mit der Geschichte. Hier muss man mal an was erinnern an der Stelle. Die Geschichtswissenschaft, die fängt immer gleich mit dem Wir an. Andere Wissenschaften, die geben sich Mühe, das Wir zu beweisen. Soziologie oder Politologie oder Ökonomie, die geben sich Mühe zu beweisen, dass da ein Zusammenhang existiert, der den Individuen nützt. Die Wissenschaften sind ideologisch und haben nicht recht. Aber die geben sich Mühe, zu zeigen, wieso das Individuum sich an was anderem beteiligen soll. An die Normen halten, Leistungen erbringen und so zu soll. Geschichtswissenschaft ist da ganz anders. Die Geschichtswissenschaft bildet keine Nationalisten. Die setzt die einfach voraus. Die Geschichtswissenschaft fängt gleich an mit wir. Warum sind wir anders wie die anderen? Die spricht die Leute gleich an als Deutsche. Hey du Deutscher, interpretier mal dein Deutschsein. Das ist gleich der Gegenstand der Geschichtswissenschaft. Tu dir mal dein Deutschsein klar machen. Und was kommt dann raus? Wenn man gleich den Standpunkt einnimmt, ich betrachte mich als wir, ich betrachte mich als ein Exemplar des Deutschen. Ich bin schon lebender Nationalist, indem ich mich gar nicht als Individuum betrachte, sondern die denken sich ja gleich so rum, dass einer kein Individuum sein kann. Kein Individuum ist, wenn er nicht seine nationale Identität sich zum eigenen persönlichen Anliegen macht. Deswegen bietet die Geschichtswissenschaft auch nie Argumente für Leute, die vom Nationalismus nichts halten, um sie zum Nationalismus zu bewegen. Geschichtswissenschaft ist ganz was anderes. Die setzt den Nationalisten immer voraus und gibt ihm geistige Nahrung, Bilder für das nationale Selbstgefühl, das der andere bei sich pflegen soll. Also, was kommt da raus bei der Geschichte? Sie lehrt uns was. Sie sagt, warum wir anders sind als andere. Warum sind wir anders als andere? Was kommt denn raus? Immer wieder der alte Dreh. Weil wir natürlich als Deutsche furchtbar geworden sind mit unserem Luther und unserem Goethe. Aber auch mit unseren nationalen Abgründen, unserem Wilhelm II und Hitler. Nur das kommt dabei immer raus. Weil wir geworden sind und unsere Tradition in uns wirkt und gilt, deswegen sind wir so, wie wir sind und anders als die anderen. Und was bewirkt es bei uns? Eine Hinnahme unseres So-Seins. Einfach ein Ja zu dem zu der nationalen Selbstinterpretation, die es jetzt halt gerade gibt. Stürmer macht zwei Aussagen, die eine sehr methodisch, die andere furchtbar materiell. Identität, sagt er, ist ein Stoff, den man, um ihn zu besitzen, erwerben muss. Identität ist permanente Suche des Menschen nach sich selbst und Versuch, jene Entfremdung aufzuheben, die der Preis für Aufklärung und Modernisierung war und ist. Das Gefühl des Selbst, des Sinn- und Orientierungsverlusts ist so alt wie die Moderne selbst. Strömer ist ganz, ganz radikal. Den falschen Gedanken mit jeder Mensch braucht einen Sinn, den denkt er von den falschen Gedanken, über den geht es dann in 14 Tagen. Philosophie. Den falschen Gedanken, jeder Mensch braucht einen Sinn, den denkt er schon gleich, jeder Mensch braucht einen deutschen Sinn. Es kommt darauf an, sich als Nationalindividuum zu interpretieren. Durch diese Interpretation, dadurch, dass ich das Deutschsein als meines auffasse, dadurch, sagt er, wäre ich frei. Überwinde ich nämlich die Differenz von Individuum und Nation, die existiert. Anders ausgedrückt. Indem ich die Politik, den Staat, die Herrschaft gleich als Exekutoren deutscher Natur mir zurechtlege, lege ich mich als Auftraggeber zurecht. Denke ich mich als Subjekt, indem ich mich nicht als individuelles Subjekt denke, sondern als Deutscher, denke ich mich immer gleich als Subjekt von Herrschaft, Politik, Außenpolitik, Nation und ihren Erfolgen. Dann ist die Entfremdung aufgehoben. Dann bin ich daheim. Das ist der Gedanke. Und der nächste Absatz ist brutal, aber dafür ist der Stürmer berühmt. Der sagt, ohne so eine grund- und argumentlose Nationalideologie kann sowieso kein Staat bestehen. In Wahrheit, sagt er, geht es auch heute um die älteste der Fragen an den Staat, nämlich die, woher der innere Friede kommen soll und welche Kräfte den Konsens sichern. Der Pluralismus der Werte und Interessen wenn es keinen gemeinsamen Boden in Vergangenheit und Zukunft mehr gibt, wenn Wachstum ihn nicht mehr entschärft und steigende Nettokreditaufnahme ihn nicht mehr dämpft, treibt früher oder später in Kämpfe, die das Gemeinwesen in Frage stellen. Der Mann sagt wirklich, ohne Ergrund und sinnlose Nationalideologie bleiben doch die Leute nicht bei der Stange. Oder anders gesagt, wenn die Leute alle ihren Interessen folgen wollten, ja, wo käme denn da die Nation hin? Jetzt ist die Geschichtswissenschaft jenseits aller Lehren. Und nochmal zu erinnern, es wäre auch richtig schwierig, die Geschichtswissenschaft, es wäre richtig ein bisschen sachfremd, die Geschichtswissenschaft so arg auf Lehren hin abzusuchen und zu trimmen. Ist übrigens eine Schwierigkeit bei der Kritik dieser Wissenschaft. Deswegen, weil die Befassung und die Verliebtheit in das Zeug selber schon die ganze Ideologie ist. Nicht das, was man dann als Lehre rauszieht, sondern dass man das ja so liebt, zu wühlen in der europäischen Tradition. Wenn man sich mal anders noch gesagt, es gibt Menschen, Professoren, aber auch Studenten, die gehen dann hin, die verbringen ihr Zeit, manche ihr Leben, mit der Frage, welcher Heinrich nach Canossa gegangen ist und warum. Und wer dann wegen Canossa was gemacht hat. Wenn man jetzt da fragen wollte, wozu, was da für eine Lehre rauskommt, das ist richtig etwas sachfremd. Es ist was ganz anderes, was sich da betätigt. Es ist dieses geistige Bedürfnis der Beheimatung der Menschen in ihrer Tradition. Sodass man sagen kann, wir hier in Nürnberg, wir haben eine mittelalterliche Stadt und das Mittelalter, da war vielleicht was los. Von all dem kommen wir her. Das sind unsere Wurzeln. So, was weiß man jetzt, wenn man das weiß? Nichts, außer dass man Wurzeln hat. Nicht, es kommt auf den Inhalt im Grunde gar nicht an. Oder anders wieder, der Inhalt kann jetzt gerade deswegen, weil es bloß um die Abstraktion Wurzeln überhaupt geht, kann der Inhalt wieder Gegenstand des freisten Interesses sein. Was? Damals haben die schon Uhren gehabt. Die Sorte Argument, da fragst du, die hat überhaupt quasi nichts Ideologisches. Das ist orchideenfachmäßig. Einfach rein Verliebtheit in so einen Stoff. Ohne dass eine Lehre rauskommt. Das ist deswegen so dem Fach angemessen und deswegen so schwer zu kritisieren. Man kann ja nicht sagen, das wäre eine falsche Frage oder sowas. Weil der Stoff die ganze Ideologie schon ist. Es ist deswegen, weil es eben nur diesem Gefühl, selber in einer Kontinuität zu stehen. Selber also einen Grund für das zu haben, was man tut und was man ist, welches an und für sich unbegründet ist. Meinetwegen ein Grund für all das Schlechte und Idiotische, was es gibt. Ja, das ist der Spaß vom Nietzsche vorhin gewesen. Er sieht auch seine Unart als den Charakter seines eigenen Volkes und liebt sie darin. Diese Sorte ist es, was an Lektion die Geschichtswissenschaft eigentlich ihren Kunden bietet. Dies aber, und das ist das Humorische, dieses ist in Deutschland und nur in Deutschland mit einem Makel behaftet. Wenn Geschichte schon per se nichts anderes ist als das Angebot, jemanden klarzumachen, Mann, du stehst in einer Tradition. Dass du so bist, dass wir so sind, ist nicht zufällig. Das ist das tausendjährige Leben unseres Volkes. Das ist eine Kontinuität. Wenn diese schwachsinnige Meldung, die eigentlich die Meldung ist, die diese Wissenschaft macht und zu machen hat, dann und nur wegen dem Bedürfnis kriegt die deutsche Geschichtswissenschaft ein Problem. Können wir uns wirklich als die Resultate einer sinnreichen tausendjährigen Kontinuität auffassen. Ganz lustig, weil dieses die schwachsinnige Mitteilung sein soll, sich selber als Resultat einer tausendjährigen Kontinuität auffassen. Weil das die Absicht des Fachs ist, deswegen kriegt das Fach ein Problem. Ein Problem, von dem er wirklich sagen muss, ein Problem, das sonst niemand hat, niemand haben muss, niemand sich machen braucht. Das Problem, können wir denn eigentlich wirklich von einer sinnreichen tausendjährigen Kontinuität reden? Unsere Schwierigkeit mit dem Erbe hängt mit Hitler zusammen. Ich sage euch was, geschichtswissenschaftliche Selbstreflexionen. 1000 Seiten, auf 900 Seiten der Satz. Die Geschichtswissenschaft, die ganzen, der Historikerstreit, die Plus, die Pros und die Kontras. Alle, immer, Hitler, daran leiden wir. Was leiden sie denn an Hitler? Jetzt ist er doch schon lang vorbei und die BRD ist doch ein Riesenstaat. Niemand außer denen, die sich historisch betten wollen, die die historische Beheimatung in einer sinnreichen Kontinuität suchen, niemand anders als die, leiden an dem Umstand, da gibt es einen Bruch. Ja, gibt es denn überhaupt einen Bruch? Von einem Bruch kann doch gar keine Rede sein. Der Bruch ist doch selber eine historische Ideologie. Die DDR zum Beispiel, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen und gesagt, ja, wir wollen was Neues machen, das alte Zeug, was die gemacht haben, das wollen wir nicht mehr. Die haben nie an einem Bruch gelitten. Die wollten ja auch was anderes. Wer was Neues machen will, der ist doch zufrieden, dass das alte weg ist. Der leidet doch nicht an einem Bruch. In der Hinsicht ist westdeutsche nationale Selbstbewusstsein sehr korrekt, das Erbe des Großdeutschen Reiches. Dass es leidet an seinem Bruch. Und da kann die beiden Elemente dazu. Erstens Bruch, zweitens Leiden. Die erste Hälfte, Bruch. Das war die erste Phase der Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir stehen fassungslos vor unsäglichen Verbrechen. Eine nationale und moralische Katastrophe. Und ihr wisst, das ist die satte Kritik von Leuten, die Ja sagen wollen. Und deswegen kommen sie im äußersten Fall zu der Kritik, dass es ihnen nicht gelingt. Mal ein Ausflug in die Politik. Das Argument, dass man was nicht verstünde, gilt in unserer Universität und in der politischen Debatte als ein Argument. Ist doch sehr komisch, wenn du was nicht verstehst, ja, dann versteh's halt. Dann gib dir halt Mühe. Oder dann studier halt, bis du es verstanden hast. Dann weißt, wie du dazu stehst. Plus oder Minus, Pro oder Contra. An der Uni kann man sagen, Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Und dann ist der blamiert, der es gesagt hat. Das klingt wie ein Vorwurf, dabei hat er bloß gesagt, dass er was nicht schafft. In der Politikdebatte noch viel mehr. Wenn einer sagt, das ist nicht nachvollziehbar, das ist nicht verstehbar, das ist nicht vernünftig erklärbar, dann ist immer bloß das, dass er es nicht erklärt hat. Aber es klingt, wie wenn er eine Kritik gesagt hätte. Bei den Raketen hat es eine Kritik gegeben, die hat geheißen Rüstungswahnsinn. War einfach das, dass manche Leute gesagt haben, sie verstehen nicht, wozu das gut sein soll. Sie haben lauter wohlmeinende Vorstellungen von dem, was Verteidigung sein könnte, und da passen die Raketen nicht rein. Anstatt sich zu fragen, ob sie vielleicht, sich vielleicht eine falsche Vorstellung von den außenpolitischen Zielsetzungen der Nation gemacht haben, haben sie einfach gesagt, sie verstehen es nicht und das als Kritik vorgetragen. Rüstungswahnsinn. Unverständliche, irrationale Rüstungspolitik. Genau dasselbe war die historische Bewältigung des Hitlertums. Nicht, wir wissen genau, was die gewollt haben und wir wollen das nicht mehr. Sondern ganz anders. Wir wissen nicht, worum es da gegangen ist. Faschismus ist unbegreiflich. So sehr, dass noch heute so ist, dass wenn wir sagen, wir wissen wohl, worum es da ging, klingt den Leuten, den Historikern gleich wie, ach, ihr wollt es rechtfertigen. Ach, ihr wollt die Verbrechen schmälern. Nein, da muss man machtlos vis-à-vis stehen als Denker. Da muss man davor stehen und sagen, keine Ahnung, was das gesollt hat. Dann ist es die schärfste Kritik, die sich so jemand vorstellen kann. Die Kritik heißt, ich kann das mir nicht einverleiben. Oder ich kann mich in diese Sache, in diese Kontinuität nicht einreihen. Umgekehrt, die Grundlüge der Wissenschaft, verstehen ist billigen. Das leben die richtig. Die sagen richtig, wenn einer erklären kann, was Faschismus ist, dann ist er nicht richtig dagegen. Bloß wenn einer fassungslos davor steht, dann ist er richtig dagegen. Nochmal, bloß der, der die Maßstäbe nicht ablehnt, muss fassungslos vor ihrer Betätigung stehen. Wer die Maßstäbe ablehnt, kann eine Sache locker kapieren und braucht noch lange nicht dafür sein. Man kapiert doch auch, wie Kapitalismus geht und ist deswegen nicht dafür. Ideologie, Rechtfertigungsdenken geht anders. Das glaubt, dass Erkennen und Billigen dasselbe ist. Und deswegen umgekehrt, die äußerste Kritik, die die machen, heißt, ich verstehe es nicht. So, und so war man vor dem Faschismus gestanden. Und das war auch richtig und nötig, weil es hat ja quasi das gute Gewissen des neuen Staats begründet. Es war die Selbstinterpretation des Neuanfangs. Ja, wir haben mit dem alten Zeug nichts zu schaffen. Und weil der Neuanfang so gut geklappt hat, fragt man sich jetzt, ob man denn wirklich den Vorzug des Bewusstseins einer sinnreichen Kontinuität bloß wegen den 12 verpatzten Jahren aufgeben muss. Das ist eigentlich das, was die Historiker bewegt. Es ist immer das Problem, die leiden dran, dass die historische Kontinuität ein Loch hat. Also fragen sich, ob dann der Sinn der historischen Kontinuität so vollständig ist. Und dieses Leiden, da fragen sie sich, ob sie denn eigentlich immer und immer und immer zu vor ihrer eigenen Geschichte als einem fassungslosen Verbrechen stehen sollen. Stürmer redet über die Vergangenheit und sagt, aus der Geschichte aber, so lasen die Deutschen ihre verdammte Vergangenheit, gab es nichts zu lernen als die Mahnung, dass man alles gründlich anders anzufangen habe. Daraus erwuchs eine lebensrettende, lebenspraktische Illusion. Der ist lustig, der Stürmer, der historisiert jetzt auch noch die Geschichtslosigkeit der Nachkriegsjahre, indem er sagt, das war auch nötig, dass man da gesagt hat, Geschichte vergessen. Aber, geht's weiter, ihre Geschichte hat die Deutschen eingeholt. Und deshalb denken wir heute wieder darüber nach. Herrlich, der Übergang. Die Geschichte hat die Deutschen eingeholt, deshalb denken wir wieder darüber nach. Die Wahrheit ist, dass der deutsche Nationalismus alle Mangelhaftigkeit abgelegt hat, alles Bewusstsein der Minderwertigkeit abgelegt hat. Deswegen denkt einer wie der Stürmer, wieder in Kategorien des Stolzes und hat also das Bedürfnis, die Vergangenheit als eine sinnreiche Entwicklung zu interpretieren. Was sollen das eigentlich heißen, die Geschichte hat die Deutschen eingeholt? Ist ja eh ein Reden in Metaphern. Die deutsche Geschichte hat zu Hitler geführt und auch darüber hinaus. Ja, jetzt ist vorbei das Problem. Es zeigt sich, dass sie mehr als ein Bild der Zukunft in sich, dass sie mehr als ein Bild der Zukunft in sich enthielt. Und für eine geschichtsferne, desorientierte Generation von Schülern ist Hitler so nah und so fern wie Genghis Khan. Die Selbstdeutung der Bundesrepublik und ihrer Bewohner kann nicht, wie nach 1945, auf alle Zeiten sich allein auf die deutsche Katastrophe beziehen. Das ist Stürmers Plädoyer. Man muss aufhören, immerzu ein Loch in der Kontinuität zu behaupten. Wälzt da zum Beispiel Fragen wie, war der Zweite Weltkrieg nur Hitlers Krieg oder auch der Krieg der Deutschen? Möchte er sagen, so einfach, dass es nur Hitlers Krieg war, war es nicht. Also der Spaß, denkt mal, die historische Betrachtung vom Hitler und seinem Krieg. Erste Phase, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, war das dem Hitler sein Krieg oder der Krieg der Deutschen? Dann haben die Rechten gesagt, das ist der Krieg des Hitler und die Deutschen haben damit nichts zu schaffen. Und die Linken haben gesagt, nein, nein, das hängt mit Kapitalismus und System und Imperialismus und sowas zusammen. Die Linken haben gesagt, das ist kein Zufall, sondern es gehört zum System. Die Rechten haben gesagt, das ist ein Ausrutscher, mit dem will niemand was zu tun haben. 20 Jahre später sagen die Linken, man muss die Einmaligkeit der hitlerschen Verbrechen erinnern, die aus jedem System rausfallen und die Rechten sagen, naja, das war doch auch der Krieg der Deutschen und das hat doch die internationale Lage irgendwie sowieso erfordert und das kann man doch alles mit anderem Zeug vergleichen. Und kurzum, Die Exkommunizierung vom Hitler aus der deutschen Geschichte wird umgekehrt wieder rückgängig gemacht. Jetzt haben die Fronten sich gedreht. Ursprünglich hatten die Linken gesagt, na, der Hitler ist doch ein fester Bestandteil der deutschen Geschichte. Der ist eine logische Konsequenz der deutschen Geschichte. Da wollten die sagen, ja, Nationalismus ist eben schlecht. Da haben die Rechten gesagt, nein, der ist keine Konsequenz, nicht logisch, ein Ausrutscher, ein verrückter Einzeltäter. 20 oder 30 Jahre später dreht sich die Front genau rum. Sagen die Linken, die vertreten, links heißt heute, ich vertrete das nationale Selbstbewusstsein von gestern, Habermas und so. Hitler Einzeltäter. Seine Verbrechen, mit nichts vergleichbar, unverstehbare Katastrophen. Und die Rechten sagen, naja, das ist doch auch ein Teil der deutschen Geschichte und man kann die deutsche Geschichte nicht immer als ein logisches Konstrukt, welches auf Hitler hinauslaufen musste, lesen. Die Geschichte bietet mehr als ein Bild der Zukunft und man kann sich nicht immer auf die Katastrophe konzentrieren. Man merkt, und das ist ja eigentlich das, was ich jetzt da noch bloß anknüpfend an den Historikerstreit sagen wollte. Der Historikerstreit hat so ein dünnes Anliegen. Es geht nur um Kontinuität oder nicht. Es geht nur um, fühlen wir uns in unserer eigenen Geschichte beheimatet oder ist da irgendein Problem? Nur um diesen Unfug geht's. Und nur um diesen Unfug wird gestritten mit Argumenten, lässt sich jetzt das vergleichen oder nicht. Und jetzt muss man eines sagen, der Historikerstreit, so dumm, so abseitig er war, bei den Linken hat er voll gesessen. Voll gesessen deswegen, weil die Linken unfähig sind, die demokratischen Linken, die Ebene des Streits überhaupt anzugreifen. Spitze des Nationalismus. Er geht um, wie muss man als Deutscher seine Selbstsicht betreiben, seinen nationalen Charakter deuten, damit man sich dabei furchtbar daheim fühlen kann. Wie muss man, nochmal anders, das, was mit einem passiert, das, was im Land passiert, das, was im Land gilt, wie muss man das interpretieren, damit man sich dabei frei fühlt? Um so eine Spitze des ideologischen Bedürfnisses geht's. Und da hätten Linke zu sagen, diese Interpretation hat man überhaupt zu unterlassen. Wer einmal diese Sorte Interpretation betätigt, dass er sich als Deutscher interpretieren möchte, damit er sich als Auftraggeber der Politik weiß, was er doch nicht ist, also damit er ein Freiheitsbewusstsein bei aller Unterworfenheit unter die tatsächliche Politik pflegt. Da hätten Linke zu sagen, man hat überhaupt das Feld zu meiden, die hätten zu erklären, was das für ein Feld ist. Die hätten vielleicht mit den Worten vom Nietzsche zu sagen, um das Bedürfnis, wenn es geht, das bedient man überhaupt nicht, das kritisiert man, das Bedürfnis. Aber die westdeutsche Linke ist doch ganz anders. Da machen die Rechten auf ihrem Heimatboden ein Heimspiel auf und sagen, es geht auch um, wie wir uns selber sehen, um die Interpretation unserer Identität. Und was sagen die Linken? Genau darum geht's. Jetzt streiten wir uns um die Interpretation unserer Identität. Und wer auf dem Boden mal ist, auf dem Boden der grundlosen Selbstdeutung als Nationaltyp, also als höchstpersönlicher Herumläufer von Nationalcharakter, wer sich auf den Boden begibt, der hat doch schon allen Nationalismus hinter sich. So, und auf dem Boden gibt es jetzt einen Streit. Und der Streit heißt, wir Deutschen können nicht immer mit unserem Schuldkomplex rumlaufen. Und was sagt die Gegenpartei? Die sagt, den Deutschen soll durch diese Konstruktionen die Schamröte ausgetrieben werden. Auch komisch. Die sagen sowas ähnliches wie, wir haben unsere Schamröte und die wollen wir auch behalten. Muss man sich mal vorstellen, also wenn schon Schamröde, dann möchte man sich doch auch wirklich loswerden. So was Dummes, Schamröde, unser Schamröde lassen wir uns nicht nehmen. Das sind die Sprüche gegen die Entsorgung der deutschen Geschichte. Das ist dieser Spruch, nein, die deutsche Geschichte muss eine unbewältigte Wunde bleiben. und darf nicht historisierend in eine vernünftige Kontinuität aufgelöst werden. Dann erfinden sie Gesetze, die sind noch viel blöder wie die Lehren, die rechten Historiker aus der Geschichte zimmern. Die sagen, ein Volk, das sich nicht erinnert, ist dazu verdammt, seine Geschichte noch einmal zu erleben. Ein Satz, man merkt schon, er ist furchtbar dichterisch und so. Volk, das sich nicht erinnert, ist dazu verdammt, seine Geschichte noch einmal zu erleben. Fragt man sich, warum? Was? Wie? Dürfen wir nicht fragen. Der Gedanke heißt halt, wer nicht dran denkt, wie das damals hinausgegangen ist, der macht es nochmal. Und wer so argumentiert, da merkt man auch wieder, der weiß auch wieder nichts gegen den Faschismus mehr einzuwenden. Ich will nicht sagen, dass er einer ist. Ich will nicht sagen, dass er das gut findet. Aber dass er nichts dagegen einzuwenden weiß, das gibt er mit solchen Sprüchen zu. Als ob es dagegen, dass Leute am rechten, aber auch meinetwegen am linken demokratischen Politiker nachlaufen, als ob es dagegen nicht andere Gründe gäbe, als, oh weia, was kommt da hinten raus? Die Nation könnte baden gehen, ein Krieg könnte verloren werden. Oder anders ausgedrückt, wer so weise Sprüche vorzutragen weiß, was hätten der eigentlich am Arbeiter 1928 gesagt, wo es noch keine faschistische Geschichte zu erinnern gab, vor der man warnen konnte? Na, irgendwann muss es doch auch mal ein Argument gegen einen Faschismus gegeben haben. Ohne das Argument, es geht schlecht aus. Irgendeinen Einwand gegen den Faschismus muss man doch auch mal vorbringen können, der nicht heißt, Deutschland könnte dabei Schaden erleiden. Das einfache Argument, hey, du bist hier als Soldat gefragt in diesem Land. Es geht nicht um dich, sondern wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann. Du bist hier Nationalmaterial, wehr dich dagegen. Das Argument, das könnte man übrigens ohne Geschichte sagen, das ist denen schon gleich gar nicht mehr geläufig. Die drehen es ganz anders und da ist der Brossard aus München ein Beispiel davon. Der empört sich gegen die rechten Entsorger der deutschen Geschichte und sagt, wer den Bürgern der Bundesrepublik den selbstkritischen Umgang mit ihrer älteren und jüngeren Geschichte wegschwatzen will, raubt ihnen eines der besten Elemente politischer Gesinnung, das seit den späten 50er Jahren allmählich in diesem Staatswesen entwickelt worden ist. Am verräterischsten ist dabei die fundamentale Verkennung, als sei die durch Not erworbene moralische Sensibilität gegenüber der eigenen Geschichte ein kultureller und politischer Nachteil, verglichen mit anderen Nationen, und als gelte es, deren aus historischen Gründen oft robusteres und naiveres und politisch meist schädlicheres historisches Selbstbewusstsein zu kopieren. In solchen Perversionen patriotischen Geschichtsverlangens droht der einzige Gewinn verspielt zu werden, der der Erfahrung der Hitlerzeit zu danken ist. Der Brossard sagt einfach ganz brutal, der selbstkritische Umgang mit der Geschichte, das Bewusstsein der historischen Schuld, ist doch politisches Kapital, was wir haben. Das ist genau ein sehr situationsangemessenes nationales Selbstinterpretationsverfahren. Das, während die anderen mit ihrem robusten nationalen Selbstbewusstsein ein politisch schädliches Bewusstsein haben. Also gar nicht der Lage entsprechen können. Gar nicht berechtigt in der Welt Maßstäbe setzen und Einspruch erheben können, weil die auch nicht besser sind als die Opfer. Wir mit unserem Bewusstsein, mit unserer Erinnerung an die furchtbare Zeit, wir sind doch politisch viel reifer, dürfen also viel mehr als andere Verantwortung tragen, auf die Menschenrechte aufpassen und so zu. Das Ganze, weil sich sowieso auf der Ebene des guten nationalen Gewissens abspielt. Also das Bewusstsein des von allem Nutzen und Vorteil unabhängigen absoluten Rechts der Nation abspielt. Weil das so ist, deswegen ist auch das gebrochene historische Bewusstsein nichts anders Also imperialistisches Berechtigungsbewusstsein von einer Nation. Das Argument, weil wir mit dem Hitler nichts zu tun haben wollen, sind wir die Guten, ist ein Bewusstsein des eigenen Rechts. Nicht anders als die anderen, wenn sie sagen, weil wir mit dem Hitler uns kein Gewissen mehr machen wollen, haben wir ein Bewusstsein unseres Deutschtums. Beides sind imperialistische, ist ein Bewusstsein des guten Rechts der Nation. Unterscheiden tun sie sich bloß darin, dass einmal der Eigenname der Nation selber als das letzte und äußerste Recht überhaupt gilt. Deutsch ist gut, weil Deutsch. Und das andere Mal will es sagen, sagt der Habermas auch, Verfassungspatriotismus. Demokratie und unsere demokratische Haltung berechtigt uns zu einigen, weil demokratisch gleich gut. Das ist der Unterschied. Mehr ist aber auch nicht. Es ist insgesamt ein bloßer Streit um, tja, wie soll man das sagen, um das Bewusstsein, inwiefern man als Deutscher ein Guter ist. Und dass man als Deutscher ein Guter ist, ist das, was dabei feststeht. Und der Streit geht ums inwiefern. Ist man als Deutscher ein Guter dadurch, dass man ein Deutscher ist, oder dadurch, dass man sich vom Hitler distanziert? Gut, und mein Plädoyer ist, hier muss man, wie ich es jetzt probiert habe, die Ebene des Streits angreifen und nicht eine Stellung in ihm beziehen. Wie es zum Beispiel an der Uni letzten Sommer die Historikerfachschaft gemacht hat, die eben diese Parole mit man muss sich erinnern in Umlauf gesetzt hat. So, damit ist erstmal Schluss. Gibt es Wortmeldungen? Thank you.